Hallo Deutschland, wir melden uns aus Göteborg, aus dem Ullevi-Stadion, wo zusammen mit Ihnen zu Hause an den Lautsprechern 52.000 erwartungsfrohe Menschen nach dem Abspielen der beiden Nationalhymnen das große Länderspiel zur Vorschlussrunde der Fußball-Weltmeisterschaft zwischen dem Gastgeber Schweden und dem Titelverteidiger Deutschland erwarten. Während unten die beiden Kapitäne Gustafsson Schweden und Hans Schäfer aus Köln mit Schiedsrichter Schuld aus Ungarn zur Platzwahl schreiten, darf ich Ihnen zunächst noch einmal beide Mannschaftsaufstellungen bekannt geben. Deutschland spielt mit Fritz Herkenrath im Tor, in der Verteidigung von rechts mit Stollenwerk und Juskowiak, in der Läuferreihe mit Eckel, Erhardt und Szymaniak, im Angriff von rechts mit Helmut Rahn, Fritz Walter, Uwe Seeler, Hans Schäfer und Cislacek. Herberger hat sich also doch nach einigem Zögern entschlossen, den jungen Sodinger heute auf dem linken Flügel einzusetzen, nachdem er überzeugt ist, dass seine Verletzung behoben ist, nachdem er ihm eine 14-tägige Ruhepause gegeben hatte und nachdem er dem letzten Abschlusstraining, das sehr hart und sehr scharf für ihn war, standgehalten hat. Hans Schäfer hat die Platzwahl gewonnen. Schweden in gelben Hemden und blauen Hosen spielend wird anspielen. Die Mannschaftsaufstellung hoffe ich Ihnen im Verlauf der nächsten Minuten noch geben zu können. Zunächst sei gesagt, dass die Schweden in derselben Formation spielen wie in ihrem letzten Kampf gegen die Sowjetunion. Alles fertig auf beiden Seiten. Schiedsrichter Schuld aus Ungarn übersieht noch einmal die Situation, verständigt sich mit seinen beiden Linienrichtern. Hier bei uns auf der Presseseite ist es Seibelt Österreich und drüben ist es Arthur Ellis aus England. Der Kampf hat begonnen, Schweden hat angespielt, hat sofort zurückgegeben zu seinem rechten Läufer, zu Börjesson, der hinausgegeben hat auf die rechte Seite. Den ersten Zweikampf gewinnt Hans Schäfer, nimmt dabei aber etwas die Ellenbogen zu Hilfe und so gibt es Freistoß für die Gastgeber, die natürlich sehr gerne einmal zur Abwechslung, nachdem sie alle Spiele in Stockholm bestritten haben, heute hier in Göteborg spielen, zumal Gunnar Green, das Idol der Schweden und der Mittelstürmer hier in Göteborg zu Hause sind. Angriff der Schweden jetzt abgefangen von unserem linken Läufer. Das ist Szymaniak, der einen Querpass gibt zu Fritz Walter, die halbrechte Position. Der spielt sofort weiter auf Helmut Rahn, der Freistand, aber dessen Verlängerung als Passball gedacht, in die Gasse gegeben. Szymaniak war auf die andere Seite nochmal herübergekommen, ist ins Ausgegangen. Gegenstoß der Schweden von dem blonden Skoglund, zunächst inszeniert. Dabei gibt es ein Foul, ein Duell zwischen Helmut Rahn und Skoglund. Freistoß für die schwedische Elf. Hier mit den ersten Aktionen liegt natürlich noch ein bisschen Nervosität über dem Ganzen, über beiden Mannschaften und natürlich auch über uns und den Zuschauern. Freistoß geschlagen vom linken Verteidiger Axbom der Schweden hinein in unseren Strafraum, abgefangen von Horst Szymaniak, dem linken Läufer, der mit Kopfball versucht, unsere Angriffsreihe ins Spiel zu bringen. Aber der Ball kommt genau wieder dorthin, wo er hergekommen ist, auf Axbom. Axbom mit weitem Schlag nach vorne, aber genau auf den Kopf von Erich Juskowiak. Juskowiak hat geklärt mit Kopfball, hat Szymaniak angespielt. Der lässt den Ball erst einmal weiterlaufen bis in die gegnerische Hälfte, bleibt am Ball. Und als er jetzt abspielen will, da kommt er zum Fall. Das ist vielleicht noch zu sagen, dass wir nicht genau einschätzen können, mit welchen Bodenverhältnissen wir es zu tun haben. Der Rasen präsentiert sich in bester Verfassung, aber heute Morgen hat es sehr stark geregnet. Angriff von unserer Mannschaft. Rahn ist in den Strafraum gestartet. Uwe Seeler hat nachgesetzt, ist aber zu spät gekommen. Dazwischen geschaltet hat sich der linke Verteidiger. Der blonde Axbommen hat geklärt hinüber auf die andere Seite. Einwurf für die in weiß und schwarz spielende deutsche Elf. Abgefangen, noch einmal Einwurf. Jetzt etwa 5 Meter von der schwedischen Eckfahne entfernt. Drüben auf der Gegengerade, über der eine tiefe Sonne jetzt lastet und die das Spielfeld drüben in gleißendes Licht taucht. Dritter Einwurf innerhalb weniger Sekunden, diesmal für die gelb-schwarzen Schweden. Etwa an der gleichen Stelle Rechtsverteidiger Bergmark wirft ein, tut das einzig Richtige, wirft zurück in die Arme von Svensson, dem Torwächter der Schweden. Der abschlägt weit und hoch aus der Hand heraus, aber genau auf den Kopf von Szymaniak. Szymaniak zu Hans Schäfer, der den Ball erst einmal herunterfallen lässt, wie an einem Vorhang. Zurückpasst zu Horst Szymaniak. Szymaniak noch einmal quer zu dem mit aufgelaufenen Juskowiak. Juskowiak hinüber auf die rechte Seite zu Uwe Seeler. Rückpass zu Fritz Walter, der verliert das Dribbling gegen Parling. Dadurch schaltet sich Gustafsson ein. Wunderbare weite Vorlage auf Skoglund. Skoglund ist in unserem Strafraum, wird aber gebremst von Schorsch Stollenberg, der dazwischen fährt mit großartigem, fairen Tackling, aber der auch dabei einige Schwierigkeiten Möglichkeiten zum ersten Mal mit dem Boden hat. Einwurf von Skoglund bereits ausgeführt, auf den Halblinken gegeben. Das ist der lange Lidholm, der sonst in zurückhängender Position die Angriffe der Schweden einfädeln soll. Das ist klar, es gibt vier markante Punkte bei den Schweden. Das ist einmal Lidholm, der Halblinke, den es gilt auszuschalten. Und das ist Gunnar Green, der Halbrechte. Und dann beide Flügelstürmer, sowohl der trickreiche Skoglund, der etwas blendet auf der linken Seite, und der ungeheuer schnelle Hamrin auf der Gegenseite. Dort müsste das Spiel aufzufangen sein. Es ist aufgefangen. Dreikampf zwischen Seeler und dem Mittelläufer Gustafsson in der gegnerischen Hälfte. Jetzt aber dazwischen gegeben von Parling, dem linken Läufer, sodass der Ball ins Ausspringt. Einwurf, weil Rahn den Fuß noch dazwischen hatte. Für Schweden, Zweikampf zwischen Eckel und dem langen Lidholm. Pressschlag dabei, kommt Seeler noch einmal in ein Duell gegen Parling, den linken Läufer. Dazu geeilt ist der linke Verteidiger Axbohm, aber dessen Abschlag kommt genau auf den Fuß des sprungbereiten Erhard, der klärt, der abspielt hinein zu Hans Schäfer. Schäfer zurück zu Szymaniak. Szymaniak mit kurzem Dribbling, zwei Gegner ausgeschaltet, hinübergegeben auf die rechte Seite zu Horst Eckel. Horst Eckel im Querpass, jetzt etwa an der Mittellinie Hans Schäfer, der den Ball treibt, der sehr gut abspielt auf den nach innen gestarteten Czeslarczyk, aber Czeslarczyk kommt zu spät, und als die Schweden abschlagen wollen, da ist Uwe Seeler plötzlich, da ist am Strafraum, will den Ball wunderbar weich über den Angreifer den linken Verteidiger Axbohm heben. Das hätte großartig ausgesehen, wenn es gelungen wäre. Aber Axbohm hat Glück gehabt. Von seinem Körper prallt der Ball noch einmal auf sein Knie und von dort wieder nach vorn. Dadurch inszenieren die Schweden einen Gegenstoß und Stollenberg schiebt den Ball vor dem heranrasenden und brausenden Linksaußen Skoglund zum ersten Eckball über die Torauslinie, die jetzt von links von Skoglund geschlagen werden wird. Und da kommen zum ersten Mal die Schlachtrufe. Dieses Heja, Heja, Heja, das man eine halbe Stunde vor Spielbeginn bereits organisiert und geprobt hat. Eckball kommt von Skoglund nach innen. Unser Abwehr steht, Hergenhardt faustet. Gut gemacht, Schäfer will abschlagen, kommt nicht an den Ball. Da ist Gustafsson, der nachsetzt. Nachschuss, Fritz Hergenhardt stand etwas zu weit vor dem Tor, aber hat Glück gehabt. Um einen halben Meter geht der Ball über die Querlatte ins Aus und es gibt den ersten Beifall der etwa 48.000 schwedischen Zuschauern, denn ich denke, etwa 4.000 deutsche Schlachtenbummler werden doch heute hier noch in Göteborg eingetroffen sein. Nachdem die Hälfte bereits ihre Karten für Stockholm gebucht hatte, war es doch noch möglich, einen Umtausch zu geben, so dass ich glaube, dass alle, auch die, die ohne Karte hierher gekommen sind, zwei in dem restlos überfüllten Stadion doch noch untergekommen sind. Gegenstoß der Schweden, von rechts von Hamrin eingefädelt. Da ist Szymaniak dazwischen und kann nur erklären, als Fritz Hergenrath den Abschlag zu kurz gegeben hatte. Das war inzwischen in meiner Schilderung untergegangen. Horst Szymaniak kann nur erklären, auf Kosten der zweiten Ecke für die Schweden, die diesmal von rechts gegeben wird. Und zum ersten Mal ist der 37-jährige Gunnar Green am Ball, schiebt den Ball nach innen aus der Ecke heraus. Aber da ist Horst Eckel da und hat geklärt am eigenen Strafraum, hat es richtig gemacht, hat mit einem Diagonalschlag jetzt auf unseren freistehenden Linksaußen gespielt, aber etwas zu weit, sodass Czeslarczyk nicht mehr an den Ball herankommen konnte. Schon wieder daraus Gegenstoß der Schweden. Hamrin ist um unseren Angreifer herum und da macht Erhard Klug ein großartiges langes Bein und kann klären vor dem schwedischen Mittelstürmer Simonsson. Jetzt Gegenstoß durch Fritz Walter eingefädelt. Fritz Walter leitet weiter, bekommt den Ball noch einmal, bereits in der gegnerischen Hälfte, aber zu weites Abspiel auf die linke Seite. Dort war Mittelstürmer Uwe Seeler mit der Nummer 12 auf dem Rücken großartig ausgebrochen, hat seine Position verändert, war aber nicht mehr in der Lage, auch nicht im schnellsten Anstritt, diesen Ball zu erreichen, sodass es Abschlag von Svensson gibt im schwedischen Tor. Svensson vollkommen im blauen Trikot, blauer Hose, schlägt hinüber auf die linke Seite, aber da war Helmut Rahn gut gestanden, versucht jetzt ein Dribbling gegen den ihn verfolgenden Lidholm, gerät dabei über die Seitenauslinie und Schiedsrichter Seipel, der heute als Linienrichter hier tätig ist, zeigt an, Einwurf für Schweden, noch in der eigenen Hälfte holt sich der linke Verteidiger Axbohm den Ball, wirft ihn jetzt aber dem linken Läufer Parling zu, überlässt den Einwurf also Parling, dem Mann, der Motor ist in der schwedischen Läuferreihe, weiter Schlag jetzt von Axbohm hinüber in unsere Hälfte, aber wieder abgefangen von dem sehr aufmerksamen Szymaniak, der zurückpasst zu unserem linken Verteidiger Juskowiak. Juskowiaks Abspiel ist ungenau, dadurch die Schweden am rechten Flügel mit Lidholm, mit Hamrin, der plötzlich frei steht, der in unserem Strafraum ist, der Abspiel, ein Schwede frei vor Hergenrath, Hergenrath hoch, Hergenrath hält großartig, wird noch einmal angegriffen, jetzt als der Rechtsaußen Hamrin nachsetzt und das war nicht nötig, Schiedsrichter Scholl hat schon vorher Abseits gepfiffen. Auch die großartige Parade von Hergenrath ist also in diesem Abseitspfiff untergegangen. Unser Torwächter kann abschlagen, kann abstoßen. Kopfball, Beifall für den Mittelläufer der Schweden. Aber im Gegenstoß ist Horst Szymaniak da mit einem weiten Ball hinüber auf die linke Seite, den Czeslarczyk nicht bekommen kann. Die Schweden ungenau im Abspiel, dadurch erneut der deutsche Gegenstoß. Eingefädelt von Hans Schäfer, weitergeleitet von Czeslarczyk, aber beendigt schließlich in den Armen von Svensson. Svensson schlägt ab nach etwa 8 oder 9 Spielminuten auf den Kopf von Gunnar Green. Gunnar Green abgefangen, kurzes Zuspiel zwischen Szymaniak und Schäfer. Schäfer hinausgegeben auf Czeslarczyk. Czeslarczyk wartet, bringt ein Dribbling an, das gelingt ihm. Überspielt den Nächsten, ist nach innen gestartet. Auf Fritz Walter im Querpass, der leitet sofort weiter. Aber Kopfball von Gustafsson, erneuter Einsatz von Fritz Walter im Mittelfeld. Hinausgegeben auf den nicht gedeckten Helmut Rahn. Helmut Rahn in die Gasse gespielt und abseits. Leider, leider abseits, steht hier plötzlich auf der rechten Flanke. Wunderbar rochieren der junge Czeslarczyk aus Sodingen. Abseits zeigt Schiedsrichter Seibelt an und Scholt aus Ungarn ist sofort auch berechtigterweise auf dieses Zeichen eingegangen. Ja, Herberger versprach sich von dem Einsatz Czeslarczyks mehr, denn er sagt, ich brauche noch einen kräftigen Mann, ich brauche noch eine weitere Sturmspitze. Wollen wir hoffen, dass das eintrifft. Der Abschlag ist gelandet bei Juskowiak, unsere Hintermannschaft macht einen sehr sicheren, einen vertrauenserweckenden Eindruck. Trotzdem Szymaniak jetzt sein Abspiel einmal nicht an den Mann gebracht hat, sodass die Schweden drüben auf der rechten Seite einwerfen dürfen. Der rechte Verteidiger Bergmark hat es getan und bei einem Duell zwischen Erhard und Gunnar Green signalisiert Arthur Ellis drüben, regelwidriges Spiel des Deutschen und so gibt es Freistoß für die Schweden im Augenblick, als es ziemlich ruhig ist hier im Stadion, als sich die erste Erregung und Aufregung gelegt hat. Gegenstoß der Schweden, also aus einem Freistoß hinübergegeben auf die rechte Seite. Flanke nach innen, da spritzt Josh Stollenberg dazwischen, kann klären. Und als er ausrutscht, als der Ball wieder auf ihn zukommt, da klärt er mit Kopfball. Lidholm ist frei und Hergenrath hält, verliert den Ball, setzt nach. Großartig gemacht, da schlägt Hamrin einen Salto vorwärts über ihn. Großartiger Beifall, verdiente Aktion. Glänzende Aktion von beiden und Abschlag von Hergenrath erfolgt. Hinauf auf die linke Seite, zurück kommt der Ball zu Eckel und als der Green anschießt, sieht es so aus, als wäre ein Handspiel dabei gewesen. Aber Scholt lässt weiterspielen, weil Green keine Absicht hatte. Noch einmal dadurch Green und jetzt ist Koglund frei, als Stollenberg verfehlt, ist in unserem Strafraum, wird angegangen von Erhard, großartig rettet der Fürther, allerdings nur auf Kosten einer Ecke. Das ist der dritte Eckball, der diesmal von links geschlagen wird und den wir in diesem aufregenden und turbulenten und in den Anfangsminuten kolossal schnellen Spiel hinnehmen müssen. Skoglund läuft an. Sie haben ihn sicher im Fernsehen gesehen. Schlägt wunderbar nach innen, aber auf den Kopf von Eckel. Mit zurückgekommen ist Fritz Walter in der eigenen Hälfte. Der wartet, der erst einmal für Übersicht sorgt und der dann Uwe Seeler anspielt. Zweimaliger Einsatz von Uwe Seeler und als er einen Kopfball macht, da stößt ihn Parling von hinten in den Rücken. Freistoß für die deutsche Elf von Fritz Walter ausgeführt am Mittelkreis. Wieder sehr schöner Passball geschlagen von Fritz Walter auf Uwe Seeler an der rechten Seite. Rückpass zu Helmut Rahn. Helmut Rahn wartet eine Hundertstel Sekunde zu lange. Da ist Parling da, aber trotzdem bleiben wir in Ballbesitz, bleibt unsere Mannschaft am Gegner. Uwe Seeler schlägt nach innen auf Helmut Rahn, der steht frei und abseits. Das war ein Abspiel zu viel. Ja, es war gut gemeint. Hans Schäfer war sehr schnell in Halbrechtsposition gestartet, aber Abseitspfiff von Scholt ist sofort da und die Schweden kommen also zu einem indirekten Freistoß, etwa kurz vor der eigenen Strafraumgrenze. Rückgegeben den Ball zu Svensson, dann wieder aus der Hand durch den schwedischen Torwächter geworfen auf die linke Seite und als es einen erneuten Zusammenstoß gibt zwischen Simonsson und unserem Mittelläufer, da ist das Spiel vorher längst unterbrochen. Muss die erste Ermahnung von Schiedsrichter Scholt hinnehmen und sogleich ist auch das Publikum da, seinem Unwillen in einem Pfeifkonzert Luft zu machen. Aber bis jetzt alles betont fair, keine übermäßige Härte auf beiden Seiten nicht, das Spiel läuft großartig und jetzt Vorteil für Schweden, als ein Foul begangen ist, aber ein Vorteil, der sich nicht auswirkt und trotzdem kann Eckel nicht mit sauberem Schlag klären. Es gibt den vierten Eckball für die schwedische Elf, wiederum von links durch den blonden Linksaußen Skoglund getreten. Nein, diesmal gepasst nach innen, sehr schön auf Parling. Parling lässt abspringen, als er von Fritz Walter angegangen wird. Passt nach innen auf Lidholm. Lidholm an unserem Strafraum, umspielt einen Gegner, bleibt am zweiten hängen. Trotzdem noch Gefahr bei uns, jetzt geklärt und bereinigt durch Eckel. Und Eckel hat so viel Übersicht, den Ball im Querpass hinauszugeben auf Czeslarczyk, immer will ich sagen, Szymaniak. Czeslarczyk sehr schön nach innen gegeben auf Schäfer. Schäfer aber abgefangen und blockiert vom Mittelläufer Gustafsson aus Schweden. Der Schwede schlägt auf die linke Flanke auf Josh Stollenberg. mit einem halben Rückzieher aus der Drehung heraus bereinigt der Kölner zunächst einmal die Gefahr. Aber da kommen sie wieder, da kommen sie von links, da ist es wieder Skoglund. Das sind drei Mann, die uns ausmanövrieren mit Absatztrick Simonsson, der hier zu Hause ist und der sich eine tolle Form hineinspielt. Hamrin hat drüben an der anderen Seite eine Gelegenheit, als Juskowiak nicht bei ihm ist und erst einmal zulaufen muss. Und als er die Flanke schlagen will, da prallt der Ball von Juskowiak ab. Und es gibt den vierten Eckball, jetzt den unerbrochenen oder gar den fünften, wie mir Herbert Zimmermann sagt. Schönen Dank, Herbert. Jetzt für die Schweden drüben von rechts. Und das ist schon ein bisschen atemberaubend, was sich hier abspielt. Von rechts sehr schön nach innen geschlagen. Kopfball von Lidholm aus etwa 18 Metern Entfernung. Herr Granat hat Zeit, weil der Ball sich im hohen Flug über sein Tor senkt, hat Zeit, sich einen Moment zu besinnen und einen Augenblick Luft zu holen. Die deutsche Mannschaft organisiert sich, die Angriffsreihe hat sich formiert. Hergenrath schlägt den Ball hinüber auf die linke Seite. Da springt Cislacik mit einem unwahrscheinlichen Hochsprung, kann den Ball auch noch bekommen, verliert ihn trotzdem an den rechten Verteidiger. Und dessen Zuspiel ist so ungenau, dass Horst Eckel großartig steht und den Ball mit dem Kopf jetzt zunächst aus der Gefahrenzone bringt zu Schäfer. Flachpassspiel der Deutschen, jetzt Cislacik. Er muss Uwe Seeler schicken, das tut er auch. Uwe nach innen, das ist kein Abseits. Rahn hat eine Möglichkeit, zwei Gegner, er kommt zu Fall. Das sieht sehr gefährlich aus. Das hätte Elfmeter sein können. Hans Schäfer reklamiert. Der Ungar Scholl ist anderer Meinung. Die objektiven Zuschauer pfeifen. Sie pfeifen aber auch, weil Helmut Rahn noch nicht vom Boden wieder aufgestanden ist. Klar, dass ihm der rechte Verteidiger Bergmark nicht ganz fair die Beine weggezogen hat. Aber Schiedsrichter Scholl hat darin keine Absicht erkannt. Und schließlich er allein ist maßgebend. Gegenstoß der Gelb-Blauen jetzt abgefangen von Schorsch Stollenberg. Unsere Mannschaft baut klug auf, sie spielt es geschickt, sie kommt aus der Defensive besser. Und dieser lange Passball von Fritz Walter erreicht den zurücklaufenden Helmut Rahn noch in Abseitsposition. So schnell hatte sich das Spiel mittlerweile entwickelt. Kopfball von Gunnar Green aus diesem Freistoß. Noch einmal Green am Ball, spielt Hamrin an, der etwas viel Spielraum hat. Drüben auf der anderen Seite, Szymaniak ist dazwischen, um zu klären. Da kommt Hamrin zunächst einmal bei dem offensichtlich rutschigen Boden etwas zu Fall. Trotzdem schlägt er die Flanke nach innen. Stollenberg verfehlt, Skoglund steht 10 Meter hinter ihm, flankt dagegen. Und dort regt sich Szymaniak. Da kommt dann nochmal Erhard, der den Gegner etwas unsanft anspringt. Aber es geht weiter und Schäfer, unser Halblinker, der sehr viel arbeitet, ist mit zurückgegangen. Hat sich den Ball erlaufen, hat ihn auf Uwe Seeler gegeben, drüben auf dem linken Flügel. Der junge Hamburger ist aber abgefangen diesmal und Gunnar Green inszeniert. Lidholm ist am Ball, der Halblinke erneut auf Green gespielt, aber da kommt Erhard von hinten angebraust, klärt, bevor Simonsson an den Ball kommen kann. Dass das kein genaues Abspielen werden konnte, das können Sie sich vielleicht denken. Aber die Schweden kommen auch nicht besser im Moment. Ihr Abspiel bleibt wiederum hängen an unserem linken Verteidiger Juskowiak. Juskowiak mit klarem, sauberem Zuspiel jetzt zu Schäfer. Schäfer hinaus auf Uwe Seeler, wieder an der linken Flanke. Und da reklamieren die Schweden, dass der Ball die Seitenlinie überschritten hatte. Wir können das natürlich von hier aus nicht sehen, aber Uwe hat selbst die Hand gehoben, hat im Lauf gestoppt und so Einwurf für die Schweden drüben auf der rechten Seite in der eigenen Hälfte. Bergmark, der rechte Verteidiger, hat jetzt abgeschlagen, aber jederzeit wieder ungenau, sodass Szymaniak am Ball ist. Spielt quer zu Fritz Walter. Fritz Walter in der gegnerischen Hälfte wartet, bis er angegriffen wird. Dann kommt Helmut Rahn, dann kommt der Zuruf und dann kommt der Start von Fritz Walter. Aber der Pass ist nicht angekommen und bei einem Duell zwischen Skoglund und Rahn, dem links außen und rechts außen, kommen beide zu Fall. Es gibt einen Pressschlag, der Ball geht ins Aus. Einwurf für die deutsche Elf. Genau an der Mittellinie hat sich Schorsch Stollenberg, der rechte Verteidiger, den Ball geholt, hat eingeworfen, aber genau auf den Kopf von Lidholm. Absatztrick von Fritz Walter, der ist gut angekommen bei Eckel, aber Eckel hat schlecht zurückgepasst, sodass die Schweden angreifen. Plötzlich mit weitem Stoß. Skoglund ist frei, spielt ihn über nach Hamrin. Der hat 20 Meter frei, schießt! Und wir haben Glück gehabt. Wir haben Glück gehabt. Es bleibt beim 0:0. Hergenrath hat abgeschlagen auf Helmut Rahn. Helmut Rahn nach innen zu Schäfer. Schäfer erreicht den hohen Flugball nicht. Der längere Gustafsson ist am Ball. Und jetzt Fehler von Erhard. Plötzlich ist Simonsson frei. Erhard will ausbügeln. Jawohl, er macht es fair mit einer Grätsche. Am Boden liegend trennt er zunächst einmal den Gegner vom Ball. Und er kann auch den Ball bei Rahn unterbringen. Der wird aber gebremst von Parling. Und wieder sind die Schweden da in unserem Strafraum. Simonsson, der Mittelstürmer, ist am Ball. Lidholm lässt abprallen. Skoglund! Großartige Rettungsaktion. Und knapp vorbei. Knapp vorbei. Schießt Hamrin, der Rechtsaußen, an unserer langen Ecke. Ja, das sind beängstigende Momente für uns. Und trotzdem muss ich sagen, ist der Druck der Schweden, so beständig er sein mag, für mich noch nicht ganz überzeugend. Die Gegenstöße der deutschen Elf kommen. Sie sind jetzt eingefädelt worden, diesmal von der rechten Seite von Helmut Rahn. Und in dessen Passball ist gestürzt Gustafsson, der lange Mittelläufer der Schweden, von dem man sagt, dass er mit zu den besten Mittelläufern dieses Turnier gehören würde. Cimadjaka läuft sich den Ball, schlägt ihn weit auf die rechte Seite. Kopfball von Uwe Seeler nach innen zu Schäfer. Schäfer wird hart attackiert von Parling. Parling gewinnt auch diesen Zweikampf, schiebt ihn über zu Bergmark. Alles noch in der schwedischen Hälfte. Green versucht zu befreien, bleibt aber hängen an Juskowiak, der sofort nachsetzt. Jetzt plötzlich das Spiel verlagert in die schwedische Hälfte. Alles in der schwedischen Hälfte versammelt. Und hartes Einsteigen von Gustafsson, aber faires Spiel. Hinaus auf den Mittelstürmer gegeben, der in Rechtsaußenposition steht. Da kommt Hamrin, von dem man doch weiß, wie gefährlich er ist. Und da muss Juskowiak zwei mal zusehen, wie er ihn dreimal umspielt, ist plötzlich an unserem Strafraum und großartiges Tackling, Hergenrath ist raus, das Tor ist verlassen, die Flanke geht an unserem Tor vorbei, sie geht auf der anderen Seite, genau etwa 20 Meter von unserer Torauslinie entfernt, auf den Fuß von Josh Stollenberg, der nachsetzt und der den Ball erläuft, auf Fritz Walter gegeben hat. Fritz Walter versucht es mit einem hohen Fluchball, der sich genau auf den Kopf von Seeler senkt, aber dazwischen geworfen hat sich Parling, der linke Läufer, und so geht der Ball ins Aus. Einwurf für die deutsche Elf, etwa auf Strafraumhöhe, durch die Nummer 12, durch Mittelstürmer Uwe Seeler eingeworfen. 20 Meter Einwurf, aber trotzdem nicht angekommen bei Helmut Rahn. Dazwischen die Schweden, die Blonden, starken aus der Läuferreihe heraus mit dem Linksläufer Parling, abgefangen von Fritz Walter, dessen Dribbling zunächst hängen geblieben ist. Trotzdem passt er zurück, aber vorbei geht der Ball an Eckel. Eckel wird ausgespielt von Skoglund. Skoglund immer noch am Ball. Jetzt kickt er den Ball auf den Stiefel, auf die Ferse von Stollenberg. Stollenberg weiß, was los ist. Er startet jetzt schon rechtzeitig und spielt zurück auf Hergenrath. Gewagter 20-Meter-Schuss auf unseren eigenen Torwächter, der den Ball auch noch nicht einmal fassen kann, der nachfassen muss. Und da ist Skoglund blitzschnell wieder da. Aber Hergenrath stößt im Flug mit der Faust nach und kann klären. Einwurf für die Schweden ausgeführt. Zweikampf zwischen halblinks Lidholm und Erhard. Erhard gewinnt. Rahn in Halbrechtsposition in der gegnerischen Hälfte. Das ist kolossal schnell, dieses Spiel. Und man spielt enorm weiträumig. Und das ist trotzdem, und das ist damit auch umso gefährlicher. Helmut Rahn als Mittelstürmer spielt Schäfer an. Schäfer lässt abprallen, zu hoch lässt er abprallen. Trotzdem kommt der kleine Uwe Seeler gegen den um einen Kopf größeren Lidholm zum Zug. Und Gegenstoß der Schweden. Jetzt im Mittelfeld, immer wieder ist das Hamrin, aber da ist Juskowiak da, schiebt den Ball aber genau in die Füße von Skoglund. Skoglund an der linken Seite gegen den kleinen Stollenberg, und Stollenberg wirft sich dazwischen. Ungeheuer der Einsatz bei unserer Elf, die mich auch heute nicht enttäuscht. Die gibt, was sie geben kann, aber es gibt jetzt den fünften Eckball für die Schweden, oder den sechsten, Herbert, ich bin einen zu kurz. Es gibt den sechsten Eckball für Schweden, und das zeugt allein schon von einer gewissen Feldüberlegenheit der Gelb-Blauen. Skoglund schlägt etwas lässig nach innen. Hergenrath faustet. Kopfball aus der Tiefe heraus von Lidholm nachgegeben. Aber keine Gefahr, keine Angst, bitte zu Hause. Auf unserer Linie standen drei Abwehrspieler. Und außerdem ging der Kopfball um 2-3 Meter am linken Torpfosten vorbei. Die ersten 20 Minuten haben wir überstanden. Vielleicht war es richtig. Wer weiß das? Das wird man immer erst am Schluss sagen können. Dem Gegner das Mittelfeld zunächst überlassen. Denn die Schweden brannten ja darauf, dieses Spiel recht bald zu ihren Gunsten zu entscheiden oder in Führung zu kommen. Vielleicht waren diese ersten 20 Minuten für uns psychologisch wichtig, dass wir sie mit einem 0:0 überstanden hatten. Jetzt Gegenstoß der deutschen Elf auf der linken Seite vorgetragen, abgefangen vom rechten Verteidiger Bergmark. Die Schweden spielen das kolossal schnell wieder auf Hamrin, der ungedeckt abspielen kann auf Simonsson. Simonsson wartet ein bisschen, weil nur zwei Mann vorn sind. Hamrin schlägt zwei Haken und da steht der Mittelstürmer frei, aber Eckel ist dazwischen. Aber es ist nur eine Zerstöraktion, es kann kein Aufbauspiel sein. Sofort setzt der schwedische linke Läufer nach. Sehr geschickt macht das Parling, wie er mit einem Trick einen unserer Angreifer leer laufen lässt. Und dann wird er aber abgefangen von Josh Stollenberg. Und dessen Drehball kann Helmut Rahn nicht mehr in unserer eigenen Hälfte nicht mehr laufen, so dass der linke Verteidiger Axbom für Schweden einwerfen kann. Axbom hinauf auf Hamrin, den Rechtsaußen in Linksaußenposition gegeben. Erich Juskowiak ist da, und als Hamrin mit einem leichten Schlenzer auf den Kopf des Linksaußens Koglund geben will, da ist Stollenberg dazwischen und hat geklärt mit ebenfalls Kopfstoß, den Ball ins Ausgegeben. Einwurf für die Schweden bereits erfolgt. Parling hat eine Möglichkeit, und Hergenrath, der wieder etwas zu weit vorn steht. Aber vielleicht ist das auch falsch, was ich sage. Vielleicht will er damit den Winkel verkürzen. Aber bei Hochbällen, so wie eben wieder einer gekommen ist, ist das natürlich auch mindestens leicht gefährlich. Er hat wieder Glück, dass der Ball hinter ihm etwa einen Meter über die Querlatte ins Aus geht. Hergenrath hat abgeschlagen. hat hoch abgeschlagen auf Uwe Seeler, der erneut einen Zweikampf gegen Gustafsson bestehen muss. Damit kommt der Ball zu Helmut Rahn. Helmut Rahn im Kurzpass zu Fritz Walter. Fritz Walter genau abgespielt zu Schäfer. Schäfer im Direktspiel wieder zu Fritz Walter. Der leitet sofort weiter auf die rechte Seite. Uwe Seeler flankt nach innen. Aber da sind drei Gelbe und nur zwei Angreifer. Und Sieger bleibt der rechte Verteidiger Bergmark, dessen Abspiel genau ungenau ist und bei Eckel landet. Eckel in ein Dribbling verwickelt auf der gegnerischen Hälfte und abgespielt zu Hans Schäfer. Hans Schäfer spielt Eckel noch einmal an. Da sind wir am gegnerischen Strafraum. Eckel müsste abspielen nach rechts. Jawohl, das tut er auch zu Fritz Walter. Der ist am Strafraum. Umspielt einen, ist im Strafraum den zweiten Gegner. Sehr schön und abseits. Leider abseits. In diesen wunderbaren Flankenball von Fritz Walter war Uwe Seeler hineingespritzt mit seinem ganzen Temperament und nahm ihn Volley, hob aber den Ball über die Torstange und Schiedsrichter Seipel war bereits beim Abspiel da und zeigte an, Abseitsposition des deutschen Mittelstürmers und deshalb zwischen 5 Meter Raum und Strafraum indirekter Freistoß für die Schweden, ausgeführt natürlich von ihrem Torwächter Svensson, genau auf den Kopf des sprungkräftigen Stollenwerk. Stollenwerk hat geklärt, hat auf Szymaniak gegeben. Szymaniak auf Cislacik, auf die linke Seite. Sofort Pass in die Tiefe auf Uwe Seeler, der jetzt schon wieder auf Linksaußenposition ist, der nicht richtig gebremst werden kann. Der wunderbar flankt, Schäfer, Tor! Ja, Tor! War das eine Situation? War das ein direktes Abspiel? Ein unwahrscheinlicher Lauf von Uwe Seeler. Ich habe nicht mehr geglaubt, dass er den Ball erreicht. Direkt an der Torauslinie nahm er ihn mit einem Dropkick, setzte ihn nach innen. Hans Schäfer stand zwischen 5 Meter Raum und Strafraum, noch seitlich versetzt. Ein erneuter Dropkick und über den sich werfenden schwedischen Torhüter steht es hinweg. 1:0 für Deutschland in der 24. Spielminute. Das war eine großartige Aktion von der deutschen Mannschaft. Das war modernstes Direktspiel. Das war Erfolgsfußball. 1:0 also. Und drüben kommen natürlich jetzt wieder die Schlachtrufe der Schweden. Heja, heja, Sverige, die gut organisiert hier um das Oval brausen und die natürlich die eigene Mannschaft beflügeln und die den Gegner lähmen sollen. Aber es sieht so aus, als würde sich unsere deutsche Mannschaft von diesen Anfeuerungsrufen überhaupt nicht beeindrucken lassen. Fritz Walter spielt Szymaniak an. Das ist gelungen und der Schäferpass kommt auch wieder in die Halblinksposition. Da rast Uwe Seeler, der alles gibt, was er hat. Aber er kommt jetzt in dieser Sekunde um den Bruchteil von Zentimetern zu spät, sodass Svensson abschlagen kann. Wenn ich diesen Uwe Seeler sehe und wenn ich seine Nummer 12 sehe, dann scheint er mir symbolisch diese 12. In 12. Stunde scheint Herberger diesen jungen Hamburger erneut entdeckt zu haben, der jetzt wieder angespielt wird, aber der gegen Parling nicht ankommt. Die Schweden aus der eigenen Hälfte, etwas mehr im Kurzpass und daraus wieder Schäfer am Ball. Schäfer in der gegnerischen Hälfte, da stehen zwei deutsche Eckler, war das das Abspiel, aber Schäfer tankt sich durch, kämpft sich durch, gibt ihn über auf die linke Seite zu Cislacik, jetzt hineingespielt zu Fritz Walter. Fritz Walter auf Rahn, da rasen die Schweden unseren Angreifer nach, da gibt es ein Foul. Schiedsrichter Scholl wollte Vorteil gehen lassen, aber das hat sich nicht ausgewirkt. Da gibt es eine Entschuldigung, eine großartige sportliche Geste zwischen dem linken Verteidiger Axbom und unserem Mittelstürmer Uwe Seeler. Gegenstoß der Schweden in der gegnerischen Hälfte, in unserer Hälfte. Wunderbarer Trick von Skoglund. Eckel muss ins Leere laufen. Abgespielt in die Mitte nach dem halblinken Lidholm. Lidholm wartet ein bisschen. Er ist ein bisschen zu umständlich. Dann Kurzpass zu Green. Wir sind erst 5 Meter weiter, haben Sie keine Sorge zu Hause. Und dazwischen spritzt Juskowiak. Da kommt wieder Hans Schäfer, der in der eigenen Hälfte steht. Und der wird also abspielen will, gefoult. Aber richtig ist das. Es geht weiter, weil Cislacik an den Ball kam. Es wäre eine Missachtung der Vorteilsregel gewesen. Hineingespielt auf Rahn. Rahn in einen Zweikampf gegen den langen Axbom. Axbom bleibt Sieger, spielt gut ab auf Lidholm, Lidholm auf Simonsson. Aber der junge Mittelstürmer der Schweden ist jetzt ein bisschen durcheinander. Erhard hat leichtes Spiel, ihn abzufangen. Da treibt Fritz Walter den Ball in die gegnerische Hälfte, kommt dabei aber auf dem rutschigen Boden zu Fall. Trotzdem gelingt das Abspiel. Uwe Seeler ist frei, ist plötzlich im Strafraum, weil wieder Hans Schäfer einen hohen Querpass schlägt. Nochmal Chance Schäfer. Dabei geht es wiederum im Strafraum der Schweden nicht ganz korrekt zu, als der rechte Läufer Björnsson, der Schweden Hans Schäfer unterläuft, aber Schiedsrichter Scholt aus Ungarn ist recht großzügig, lässt weiterspielen. Die Schweden kommen, sie kommen von der rechten Seite, sie kommen mit ihrem Rechtsaußen Hamrin, der jetzt aber auch wartet und das ist gut. Die deutsche Abwehr kann sich postieren, Fritz Walter greift ihn an unserem eigenen Strafraum. Green ist da, aber Hammer Juskowiak schlägt dazwischen am 5-Meter-Raum, ist Endstation diesmal für die schwedische Elf. Juskowiak hat geklärt, schon wieder Gegenstoß der Schweden, abgefangen von Eckel, sehr überlegt geköpft auf den Fuß von Schäfer. Schäfer zurück zu Fritz Walter, der in Halblinksposition steht. Der wartet bis auf Zuruf. Szymaniak kommt. Szymaniak im Querpass angespielt, erneut hineingegeben zu Fritz Walter. Fritz Walter überschreitet jetzt mit dem Ball am Fuß die Mittellinie. Querpass hineingegeben auf die Nummer 4. Das ist Eckel, der sofort mitgekommen ist. Da bietet sich Helmut Rahn an auf der rechten Seite. Helmut Rahn passt tief hinein zu Uwe Seeler auf die rechte Seite. Der Flank der Hamburger. Der Ball senkt sich auf das Tor der Schweden. Kopfballduell. Und da schlägt Gustafsson den Ball von der schwedischen Torlinie. Vielleicht war eine Hand mit dem Spiel deutscherseits diesmal. Aber Schiedsrichter Czold aus Ungarn sagt, weiterspielen, weiterspielen. Lässt das Spiel fortlaufen, lässt er sich großartig entwickeln. Und wieder kommt Juskowiak aus dem Hinterhalt auf Uwe Seeler. Uwe Seeler trinkt einen in den Strafraum. Ist auf 5 Meter und schießt. Und Svensson fährt ab. Nachschuss des Lacik. Und da steht Seeler auf der Linie. Aber er steht abseits. Er steht abseits. Aber das ist ja unglaublich. Ein Drehball von Cislacik drüben auf der linken Seite. Streicht am Tor vorbei und genau auf der Torauslinie rechts steht Uwe Seeler und bringt einen nicht ungefährlichen Kopfball an. Aber klares Abseits des jungen Hamburgers und Freistoß für die Schweden. Vom schwedischen Tor abgeschlagen, auf den halbrechten Bergmark gegeben. Bergmark sofort auf Lidholm gespielt, den halblinken. Die deutsche Abwehr postiert sich, aber Skoglund hat etwas freien Raum und sofort ist er am Ball, wird attackiert von Stollenberg, ist jetzt an Stollenberg vorbei. Querpass auf Lidholm, die Schweden an unserem Strafraum, aber in die Füße von Eckel gespielt. Eckel sofort abgespielt zu Fritz Walter, der genau richtig am Mittelkreis steht. Der wartet, bis er angegangen wird, verliert dann den Ball an Björnsson. Björnsson gibt zurück zu seinem Mittelläufer Gustafsson und Gustafsson erneut auf die rechte Seite. Da ist aber Schäfer dazwischen und so spielen die Schweden im Mittelkreis. Sie verspielen sich etwas. Sie spielen auf Green, sie spielen zurück zu Parling, der jetzt gefährlich vorstößt und da kommt Erhard, greift schön fair ein, aber stürzt dabei und dabei tritt ihn Parling am Kopf, aber unbeabsichtigt. Das Spiel geht weiter und wir sind des Gegners Hälfte. Wir sind in seinem Strafraum. Uwe Seeler, sehr geschickt gemacht und da muss Svensson aus dem Tor heraus, macht noch eine Rutschpartie, um am 5-Meter-Raum den flachen Innenpass von Uwe Seeler abzufangen. Svensson aus der Hand hinausgespielt auf seine rechte Seite, auf Hamrin. Hamrin, der zunächst einmal ungefährlich aussehend antrabt, der jetzt aber wieder völlig frei ist. Juskowiak hinter ihm her, in unserem Strafraum, Abspiel, Skoglund. Die Chance des Tages ist vergeben. Sie ist vergeben. Die 30. Minute sieht Skoglund völlig frei in Erwartung eines Querpasses von Hamrin. Skoglund auf dem rechten Fuß, nicht stark, sowieso als Schütze nicht berühmt, hebt ihn. Ja, wer wird es mir verübeln, wenn ich sage, Gott sei Dank, über unseren leeren, verlassenen Kasten. Und Hergenrath schlägt ab. Das ist eine Dramatik, das ist eine Turbulenz. Aber die deutsche Mannschaft hat Nervenkraft, diesem Geschehen zu widerstehen. Sie hat die Nerven gehabt, die ersten 20 Minuten, die teilweise recht stürmisch waren, abzufangen, großartig zu kontern und durch ein wunderbares Tor herausgespielt von der linken Seite, durch einen wunderbaren Treffer von Erhard, von Schäfer in Führung zu gehen. Erhard, sagte ich, weil sich das Spiel wieder in unsere Hälfte entwickelt hatte und weil Erhard einen gefährlichen Rückpass auf Hergenrath gab, den Hergenrath stürzend und fallend gerade noch erreichte. Aus dem Abschlag Hergenraths gibt es einen Einwurf für die Schweden, hier etwa an der Mittellinie, an der linken Seite. Der linke Verteidiger hat eingeworfen, aber auf den Fuß von Stollenberg, der wieder aus der Drehung heraus auf Fritz Walter. Fritz Walter nickt und tickt den Kopf. Ball zu Rahn und jetzt kommt der erste Beifall der objektiven Zuschauer für unsere Elf auf offener Szene. Lidholm hat sich eingeschaltet, Querpass hinüber auf die rechte Seite, auf Börjesson, den rechten Läufer. In unserer gegnerischen Hälfte wieder Hamrin, aber Juskowiak mit Spreitschritt ist er da und klärt. Einwurf für die Schweden an der Mittellinie drüben auf der rechten Seite. Gunnar Green, heute lange nicht so wirksam wie in den bisherigen Spielen, die ich gesehen habe von Schweden und von ihm, abgefangen von Cislacik. Cislacik nach innen gespielt auf die Nummer 6, das ist Szymaniak. Szymaniak kann den Ball aber nicht erreichen, sodass Gustafsson, der Mittelläufer, klärt und weit über das Feld gibt. Aber da kommt schon Stollenberg angewuchtet mit einem Kopfball über 20 Meter, sind wir plötzlich in eine Angriffsaktion hineingeraten, die Rahn von der rechten Seite aufzieht, die aber unseren Innensturm abwesend sieht. So, dass Bergmark, der rechte Verteidiger der Schweden, in seinem eigenen Strafraum Ruhe und Zeit hat zu klären. Simonsson über 40 Meter anspielt und plötzlich sofort veränderte Situation. Zweikampf an unserem Strafraum. So schnell kann man wirklich nicht sprechen. So schnell kann man wirklich nicht schildern, wie dieses Spiel ist. teilweise auch bedingt durch die unwahrscheinlich weiten Bälle, durch die großartigen Flügelwechsel, die beide Mannschaften hier demonstrieren. Ein unwahrscheinlich schnelles Spiel, fast eines Endspiels würdig, würde ich sagen. Auf jeden Fall ein großartiges Halbfinale hier zwischen Deutschland und Schweden in Göteborg im Ullevi-Stadion. Angriff der Schweden, von rechts inszeniert, wieder von Hamrin auf Gunnar Green gegeben, aber Green ist etwas umständlich, da ist Fritz Walter da, kann klären und Handspiel von Lidholm, aber es geht weiter, keine Absicht und Skoglund ist wieder frei, mein Gott, und Tor, Tor! Steht 1:1 unentschieden gegen Skoglund. Flachschuss konnte Fritz Hergenrath nichts ausrichten. Ich sagte Ihnen, Handspiel von Lidholm. Eckel schoss den Ball, Lidholm an die Hand und Schiedsrichter Scholz war der Meinung, dass es ein unbeabsichtigtes Handspiel war. Und aus dieser Aktion entwickelte sich der sofortige Passball zu links außen Skoglund. Und das 1:1, der Ausgleich für die Schweden. Aber die deutsche Elf lässt nicht locker. Sie flankt von links mit Cislacik. Und Uwe Seeler kommt etwas zu spät gegen Svensson. Die Deutschen resignieren hoffentlich nicht. Skoglund hat sich den Ball in der eigenen Hälfte erlaufen. Wird angegangen von Fritz Walter. Bleibt im Ballbesitz. Spielt Lidholm an. Da ist Eckel da. Da ist Green. Green kommt zu Fall. Eckel jetzt an unserem Strafraum, musste mit dem Ball zurücklaufen, es ging nicht anders. Spielt ihn nach vorne auf Fritz Walter, aber etwas zu hoch. Fritz Walter kann ihn im Kopfball nicht erreichen, aber auch der dahinterstehende Axbohm, die Nummer 3, schlägt den Ball ins Aus. Einwurf für die deutsche Mannschaft, von rechts eingeworfen von Herrn Horst Eckel, der sich den Ball sofort wieder zuspielen lässt. Fritz Walter spielt Uwe Seeler an, da wirft sich Axbohm dazwischen und Uwe Seeler kann die Vorlage nicht mehr bekommen. Gustafsson, der lange Mittelläufer, kann, wenn auch mit einiger Mühe, am eigenen Strafraum klären, spielt auf Parling. Parling sofort wieder nach vorne auf Simonsson. Simonsson vom Ball getrennt durch Erhard. Einwurf für die schwedische Elf. Und zu spielen etwa noch 11 Minuten in der ersten Halbzeit beim Stand von 1:1 zwischen Schweden und Deutschland. Und Skoglund wirft ein auf der linken Seite. Lidholm wird angeworfen, bleibt am Ballbesitz etwas zu eng. Und das Abspiel von Gunnar Green landet in den Beinen von Horst Szymaniak, der plötzlich auf der anderen Seite aufgetaucht war. Der sehr schön den angreifenden Parling überspielt, der dabei gefoult wird, aber in Ballbesitz bleibt. Und deshalb geht das Spiel weiter. Vorlage nach links außen auf Cislacik. Cislacik nach innen gespielt auf Uwe Seeler. Uwe Seeler auf rechts außen schickt Fritz Walter. Fritz Walter kurz vor der Eckfahne. Müsste jetzt flanken, tut es auch. Wunderbar. Drüben Hans Schäfer und ein Schuss von links von Hans Schäfer. Genauso wie er ihn vorhin von der anderen Seite nahm. Knapp am Tor vorbei wird diese Möglichkeit gegeben. Aber es war wieder eine großartige Schussleistung des Kölners. Und die Zuschauer, die Schweden vor uns, klatschen Beifall. Abschlag von Svensson ist bereits ausgeführt. Abgefangen von Lidholm, Absatztrick von Skoglund. Aber der Ball geht ins Aus und trotzdem Einwurf für die schwedische Elf. Einwurf für Schweden in der schwedischen Hälfte. Der linke Verteidiger hat eingeworfen auf Skoglund, der wieder seinen Absatztrick anbringen kann. Ja, das wussten wir doch, wie gefährlich Skoglund ist und wie enorm gefährlich Hamrin ist. Vielleicht wäre es gut, wenn unsere beiden Verteidiger, die nicht schlecht spielen, noch etwas mehr beim Mann blieben. Unter uns die Schreibmaschinen von 1100 Journalisten aus allen Teilen der Welt, die meisten natürlich aus Deutschland und aus Schweden, pausenlos ihre Berichte jetzt schon in die Maschinen hackend, während die Schweden angreifen, aber wunderbar gestoppt werden von Eckel. Zuspiel zu Fritz Walter. Fritz Walter spielt sofort ab zu Helmut Rahn. Helmut Rahn an der rechten Seite läuft in die gegnerische Hälfte, haut plötzlich unwiderstehlich ab, wird eingekreist von 4 Mann und spielt dann etwas zu überraschend den völlig freistehenden Uwe Seeler an. Aber bei der Eigenart von Helmut Rahn, der sich hier Sonderbeifall auf offener Szene holt, war ja dieses Abspiel auch nicht zu erwarten. Ich hätte mir jetzt auch einen Schuss des dynamischen Essener rechts außen gewünscht. So gibt es Abschlag vom Tor der Schweden und die Minuten verrinnen. Es steht unentschieden 1:1 auf den Kopf von Eckel. Eckel will Rahn anspielen, kommt aber nicht richtig an den Ball heran, der Essener, so dass sich die Verteidigung der Schweden einschalten kann. Und mit einschalten kann sich Skoglund, der zum 86. Mal in diesem Turnier einem Gegner den Ball durch die Beine spielt. Gegenstoß abgefangen durch Stollenberg, aber der Ball geht ins Aus und Einwurf für die schwedische Elf von der linken Seite in der eigenen Hälfte. Die deutsche Abwehr formiert sich, Jimaniak deckt am genauesten, er lässt Gunnar Green, der ihm in Hamburg beim letzten Länderspiel Deutschland-Schweden manches Schnippchen geschlagen hat, heute nicht aus den Augen, und er wirkt so überzeugend, dass wir von Green nicht die sonstige Leistung sehen. Fritz Walter lässt den Ball erst einmal abspringen, schießt ihn dann wunderbar hinüber zu Hans Schäfer. Hans Schäfer, ein Dribbling vielleicht zu viel und kommt dann auf dem rutschigen Boden zu Fall, sodass Green eingreifen kann und ihn blockiert. Spielt sofort ab zu seinem Vereinskollegen Simonsson, dem jungen Mittelstürmer. Die Schweden warten, unsere Abwehr kommt, sie formiert sich. Müsste ihn jetzt angreifen, denn wir sind 10 Meter vor unserem Strafraum entfernt. Großartig gemacht, einer für alle für einen. Eckel ist mit dazugekommen, hat geklärt, hat den Ball um den Angreifer herumgespielt, hat ihn übergegeben auf die linke Seite mit einem Passball. Jetzt kommt Schäfer, jetzt kommt Fritz Walter, der sehr scharf geschickt wird. Von Schäfer sich den Ball aber erläuft, bevor Parling herankommt, an Parling vorbeigeht. Da kommt Schäfer zur Hilfe. Fritz bleibt am Ball. In die Tiefe wird Uwe Seeler jetzt in den Strafraum hineingeschickt. Aber als der stämmige Hamburger nachsetzen will gegen den langen Gustafsson, da kommt er zu Fall, hat Schwierigkeiten und der Ball geht ins Aus. Es bleibt beim 1:1. Abschlag von Svensson. Noch 7 Minuten. Abschlag mit einem Fallrückzieher von Stollenberg. Noch in des Gegners Hälfte geklärt. Jetzt macht das richtig der Kölner. Weil Skoglund in seiner Hälfte ist, geht er mit ihm. Und er spielt den Ball zu Fritz Walter. Fritz Walter in der gegnerischen Hälfte. Kurzes Passspiel zu zwei Gegner hindurch zu Uwe Seeler. Uwe Seeler noch einmal zurück. Die Deutschen stoßen sofort nach, sind da. Jetzt Stollenberg als Angreifer auf der rechten Seite. Flanke hinein. Da kommen zwei Gelbe, springen höher als der bereitstehende Schäfer. Und trotzdem kann Börsson nicht richtig klären. Der Ball kommt in der schwedischen Hälfte noch zu Gunnar Green. Und da macht sich Hamrin bereit abzuhauen. Kann es auch. Geht auf unser Tor los. Zwei Angreifer von uns. Und Hägnat hält. Jawohl. Ein Sololauf des schwedischen Rechtsaußen über 25 Meter. Und als er gut in die Ecke zielt, da ist Fritz Hägnat da. Taucht rechtzeitig und klärt diese Gefahr, hat abgeworfen hinüber auf Cislacik. Cislacik lässt den Ball liegen für den plötzlich ungestüm anrennenden Rahn drüben auf der linken Seite. Auch aber Helmut Rahn ist etwas zu energisch, kommt dabei nicht in Ballbesitz, sodass die Schweden ihren Angriff von der rechten Seite aus wieder entwickeln. Über Hamrin, den Rechtsaußen. Er läuft bis an unseren Strafraum, wird dort gefoult. Und Schiedsrichter Schuld sagt aber, es hätte ein Vorteil werden können, als Juskowiak etwas von der Seite einsteigt, und so muss Schuld das erste Pfeifkonzert bei einer Aktion, wie sie bei uns auch schon zweimal üblich war, hier der 48.000 Schweden über sich ergehen lassen. Und wir müssen das Heja, Heja, Sverige wieder über uns ergehen lassen, das auf die Nerven geht. Und ich kann mir vorstellen, dass es unsere Mannschaft manchmal lähmt, die sich aber unter diesen Umständen großartig bis jetzt geschlagen hat. Gegenstoß der Schweden, wieder eingefädelt von Lidholm. Was er macht, ist ja großartig, der Halblinke. Aber da ist unser rechter Läufer Eckel dazwischen, als die Schweden wieder auf unser Tor spurten und spielt zurück in die aufnahmebereiten Arme von Hergenrad. Hergenrad hat abgespielt, aber einen Augenblick war unser Angriff nicht im Bild, sodass die Schweden leichtes Spiel haben, den Ball aufzufangen, drüben auf der rechten Seite. Aber Bergmark, der rechte Verteidiger, verspielt sich ein bisschen und dann ist sein Abspiel so ungenau, dass Eckel auffangen kann, nach vorn gibt auf Helmut Rahn. Helmut Rahn muss passieren lassen und Erhard muss klären, als die Schweden plötzlich wieder mit einem weiten Flügelwechsel ihren Rechtsaußen Simonsson drüben anspielen. Einwurf für die Schweden und Gunnar Green ist frei, aber er dreht sich erst noch einmal, er passt zurück und da ist Eckel, da ist Lidholm und da ist ein Schuss und er ist abgefangen von Erhard, der sich ohne Rücksicht auf seinen eigenen Körper dazwischen geworfen hat und der geklärt hat. Der Ball springt dann noch einmal einen Schweden an und von dort ins Tor aus. Und Hergenrad, unser Torsteher, darf abschlagen. Hergenrad jetzt bereits ganz im Schatten, die Sonne hat sich gesenkt, während Svensson die Mütze tief in die Augen gezogen hat, um gegen die Sonne nicht geblendet zu sein. Abschlag von Hergenrad aufgefangen von der Läuferreihe der Schweden. Vom linken Läufer Parling. Sofort wieder hoher Flugball, aber Parling, Hamrin zugedacht. Da ist Juskowiak dazwischen, kann klären, spielt auf Eckel. Eckel hinüber auf die linke Seite, auf Cislacik. Da kommt Cimaniak immer noch in unserer Hälfte, bietet sich sehr schön an. Es gelingt ihm auch ein Passball an zwei Gegnern vorbei, auf Fritz Walter in Halbrechtsposition. Fritz Walter wartet erst einmal und spielt dann Cislacik wieder an, der auf der rechten Seite steht. Zwei Gegner sind sofort da, um sich auf ihn zu stürzen. Und der dritte gewinnt den Kampf. Und so ist Krehn da, der Halbrechte, der jetzt attackiert wird von unserem linken Läufer, von Cimaniak. Cimaniak lässt sich nicht gebühren von ihm. Und so kann der zu Hilfe kommende Juskowiak klären. Eckel ist da, setzt nach, aber jetzt ein bisschen zerfahrener Spiel auf beiden Seiten. Und erst Gustafsson, der Mittelläufer der Schweden am eigenen Strafraum, schickt mit einem Flugball über 40 Meter den Mittelstürmer Simonsson, der sehr geschickt unseren Mittelläufer Erhard austrickst. Aber da ist der kleine Stollenwerk temperamentvoll wie immer da, hat geklärt vor dem nächsten Angreifer, hat zurückgeschoben in die Arme von Hergenrath. Hergenrath schlägt ab auf Helmut Rahn. Helmut Rahn versucht zu dribbeln. Liedholm greift ihn an, der mir noch vor drei Tagen sagte, niemand fürchtet er mehr als unseren Rechtsaußen Rahn. Rahn hat abgespielt auf Fritz Walter. Fritz Walter hat den Ball verloren, ist dabei, ihn sich wieder zu erlaufen, spielt ab auf Cimaniak, erhält den Ball wieder. Fritz Walter noch am Ball, wartet bis Helmut Rahn kommt, aber das ist alles ein bisschen eng. Er wird auch zudem noch gefoult von Parling und so gibt es einen Freistoß für die deutsche Elf, etwa 10 Meter hinter der Mittellinie entfernt, in der gegnerischen Hälfte von Helmut Rahn, im Passball bereits ausgeführt, hinübergegeben auf Cimaniak. Cimaniak setzt Schäfer ein. Schäfer jetzt auf Uwe Seeler. Uwe Seeler an zwei Mann vorbei, wird klar gefoult und da ist Svensson herausgekommen und kann klären. Schiedsrichter Scholl hat nichts gesehen. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht ein bisschen zu sehr Parteigänger bin, aber ich glaube, bisher bin ich es nie gewesen. Ich habe ein klares Foul gesehen, das natürlich hier im Zweikampf im Strafraum der Schweden ein bisschen untergegangen ist. Gegenstoß trotzdem der Deutschen, jetzt abgefangen von Bergmark, dem rechten Verteidiger, der daraus sofort einen Angriff inszeniert. Und Angriff wird zunächst einmal unterbunden. Da ist wieder Hamrin da, da ist an zwei Mann vorbei, da ist Simonsson frei. Und ja, das Abspiel war ein bisschen zu kurz. Erhard war da, hat geklärt, hat zurückgespielt auf Fritz Hergenrath. Hergenrath sofort wieder in nicht nachlassendem Tempo herausgeworfen auf die linke Seite, auf Cimaniak, der arbeitet, der nachstößt, der Uwe Seeler schickt, der nie verzagt, wenn er auch jetzt wieder einen Zweikampf verloren hat gegen den langen Gustafsson. Gustafsson mit sehr schönem weiten Ball hinausgegeben auf Hamrin. Hamrin spielt sehr geschickt. Liedholm an. Liedholm plötzlich aus der Drehung heraus, schickt Simonsson. Simonsson ist mit einem Trick an Erhard vorbei, kommt aber zu Fall. Beide Parteien, alle Spieler haben sehr viel Mühe mit dem rutschigen Boden. Beide sind zu Fall gekommen. Noch die letzte Minute, hoffentlich überstehen wir sie, denn das wäre moralisch wichtig. Denn jetzt kommt Skoglund, kommt von der linken Seite, Passball auf Liedholm, da greifen wir an, da ist Erhard da und er wird das schon machen. Ja, er hat es gemacht, hat abgegeben auf Fritz Walter, jetzt Zeit, den Ball halten, Fritz Walter hält ihn, geht aber weiter mit und da kommt der Halbzeitpfiff, 1:1 unentschieden. In einem kolossal dramatischen, in einem kolossal guten und in einem hochklassigen Vorschlussrundenspiel zur Ermittlung des 6. Fußballweltmeisters hier in Göteborg zwischen Schweden und der deutschen Auswahl. Und ich darf mich für Ihnen verabschieden für einige Minuten. Wir machen ebenso wie beide Mannschaften eine kleine Pause und in der zweiten Halbzeit wird sich für Sie mein Kollege und Freund Herbert Zimmermann melden. Hallo Deutschland, hallo Deutschland, liebe Fußballfreunde in der Heimat, hier ist wieder das Ullevi-Stadion in Göteborg, ausverkauft. Zuschauerrekord für Schweden mit 53.000 und wir erwarten die zweite Halbzeit im 19. Länderspiel zwischen Deutschland und Schweden. Vielleicht das Wichtigste für beide Nationen überhaupt in der Fußballgeschichte der beiden Länder, denn heute geht es ja um den Eintritt ins Finale der Fußballweltmeisterschaft. Die bisherige Bilanz zeigt Ihnen, ganz abgesehen vom Verlauf der ersten Halbzeit, die Schwierigkeit der Aufgabe für unsere Elf. Denn von den bisherigen 18 Spielen gewann Schweden 9-mal, 6-mal Deutschland, dabei das letzte Spiel in Hamburg im November 57 und 3-mal spielte man unentschieden. In wenigen Augenblicken, ich erkenne schon den Schiedsrichter und die beiden Linienrichter, werden die beiden Mannschaften einlaufen. Und ich darf Ihnen schnell noch einmal die beiden Mannschaftsaufstellungen nennen. Die Schweden, die vorhin ein bisschen kurz geraten waren bei der Aufstellung der Mannschaften, spielen mit ihrem Rekordinternationalen, dem Feuerwehrmann aus Helsingborg, dem 74-fachen Internationalen Kalle Svensson im Tor, der routinierten Verteidigung Bergmark und Axböhm, Läuferreihe Börjesson, dann Gustafsson, einer der vier Italo-Schweden, also der in Italien eingesetzten schwedischen Profis, Gustafsson, dann linker Läufer Parling und rechts außen wieder ein italienischer Schwede, wenn ich so sagen darf, Hamrin, der so außerordentlich gefährlich in der ersten Halbzeit war, halbrechts Green, der in Italien war und jetzt wieder als Versicherungsagent und wohlhabender Mann in Schweden lebt. Mittelstürmer Simonsson, Clubkamerad von Green aus dem zweitklassigen Club Örgryte hier in Göteborg. Halblinks Lidholm, der dritte der Italo-Schweden und links außen Skoglund, der das bisher einzige Tor für Schweden in der 33. Minute erzielte. Auch er seit längerer Zeit in Italien spielend. Unsere tapfere deutsche Mannschaft spielt mit Herkenrath im Tor, der zum 20. Mal das Nationaltrikot trägt. Rot-Weiß Essen, Schorsch Stollenberg, 13 Mal international heute vom 1. FC Köln und Juskowiak, Jubiläumsmann mit 25 Länderspielen von Fortuna Düsseldorf in der Verteidigung. Die Läuferreihe, Eckel Kaiserslautern, 31 Länderspiele. Erhard, Spielvereinigung Fürth, 22 Länderspiele. Horst Schimaniak, Wuppertal, 14 Länderspiele. Rechts außen Rahn, 27 Mal dabei. Halbrechts Fritz Walter, 61 Mal im Nationaltrikot. Uwe Seeler aus Hamburg, 9 Mal dabei. Dann schließlich halblinks Schäfer, der Kapitän der Mannschaft, 32 Länderspiele und Cislachzik am linken Flügel, 4 Länderspiele. Schiedsrichter Czolt aus Ungarn hat die beiden Mannschaften sich formieren lassen, pfeift jetzt an und die zweite Halbzeit zwischen Deutschland und Schweden beginnt beim Stand von 1:1. Deutschland hat Anstoß. Zum Glück hat die Sonne sich hinter den Wolken verkrochen und so hat Herkenrath zunächst einmal nicht die Mühe, in die schräg stehende Sonne zu schauen. Erster Angriff der deutschen Mannschaft wandert zum linken Flügel, eingesetzt von Horst Schimaniak, ist Hans Schäfer. Hans Schäfer zieht eine Flanke auf den Torraum und auf den kurzen Pfosten, wo Kalle Svensson einen geschwinden Schritt tun muss, um den Ball, der nicht allzu scharf geschossen war, anzunehmen. Denken wir an die erste Halbzeit, an die ersten drangvollen 20 Minuten, die so schwer zu überstehen war. Dann auf das wundervolle Aufbäumen der deutschen Mannschaft, die Führung durch Hans Schäfer nach Vorarbeit von Uwe Seeler. Und hoffen wir, dass es gut weitergeht. Jetzt ist Schäfer im Zweikampf mit Cislachzik. Ja, das ist richtig. Die beiden behindern sich gegenseitig, haben aber Glück, dass sie im Ballbesitz bleiben. Erhard kommt ihnen zu Hilfe, weit mit aufgerückt. Jetzt Cislachzik zu Schäfer. Schäfer weiter zu Fritz Walter, der wieder zu Schäfer. Schäfer könnte schießen, aber Gustafsson ist Retter in höchster Not. Als Schäfer 8 Meter vor dem schwedischen Tor fast schon eine Einschussmöglichkeit hatte. Deutschland drängt in den ersten 2-3 Spielminuten. Uwe Seeler zu Fritz Walter, der steht in der Mitte der gegnerischen Hälfte, versucht zu fintieren. Zu Seeler. Seeler könnte schießen, zieht es vor zu Flanke. Schuss am Tor vorbei. Wunderschöne Flanke. Kam von rechts herüber gedreht. Und dann ein Schuss. Uwe Seeler war hinübergependelt, hatte diese Flanke aufgenommen, aber um 10 cm am Torpfosten vorbeigeschoben. Es bleibt beim 1:1 im Spiel zwischen Schweden und Deutschland hier im Ullevi-Stadion. Und ganz schnell zwischendurch das Halbzeitresultat in Stockholm soll laut Anzeigentafel 2:1 für Brasilien im Spiel gegen Frankreich stehen. Und nun wieder dieses Heia, Heia, dieses nervenaufreibende und dieses so außerordentlich ermutigende Anfeuerungsschreien der Zuschauer. Ermutigend natürlich nur für die schwedische Mannschaft. Und die Schweden drängen auch jetzt. Skoglund wird allerdings gebremst von Erhard. Die deutsche Mannschaft beginnt besser und schneller als in der ersten Halbzeit. Die Schweden hingegen haben das Tempo wesentlich verringert. Und jetzt Angriff der Deutschen am rechten Flügel. Da steht Schäfer. Missverständnis der schwedischen Deckung. Aber Seeler war einen Schritt zu weit nach vorne getrabt. Und so kam er um eben diesen einen Schritt zu spät. Eben ein kleines Handspiel von Eckel im Mittelfeld. Schiedsrichter Czolt hat es gesehen, leider diesmal gesehen. Vorhin bei Lidholm hat er es nicht gesehen. Ich würde sagen, das war ein strittiges Handspiel, das zum Ausgleichstreffer der Schweden führte. Aber die Schiedsrichterentscheidung gilt natürlich. Und in diesem Augenblick hat sich der untersetzte, bullige Kurra Hamrin sehr hart eingesetzt gegen Juskowiak und der Düsseldorfer erhält einen Freistoß zugesprochen, etwa in Höhe des eigenen Strafraums. Er spielt ihn zu Cimaniak, der Wuppertaler weiter zu Cislachzik. Cislachzik lässt den Ball ein bisschen weit vom Fuß und schon hat Linienrichter Ellis aus England die Fahne hochgehoben. Es gibt einen Wurf in der Mitte der deutschen Hälfte für Schweden. Der rechte Läufer der Schweden, Börjesson, auch ein Westschwede aus Borås, nimmt den Ball an. Spielt ihn weiter zu Hamrin und Hamrin wieder blitzlos im deutschen Strafraum. Kann schießen, schießt. Er schießt Herkenrath an. Eine Glanzparade vom deutschen Torsteher. Ich fürchtete schon und mir blieb das Herz stehen. Ich glaubte, es wäre das zweite Tor für Schweden unvermeidlich. Aber es ist noch einmal gut gegangen. Gegenangriff der Deutschen, Alleingang von Rahn. Weiter zu Uwe Seeler. Uwe Seeler im Strafraum wird hart genommen, sehr hart genommen. Aber ich würde sagen, immerhin noch in den Grenzen des Erlaubten, obwohl drüben die 2.000-3.000 deutschen Schlachtenbummler ein wenig pfeifen. Im Übrigen ist das Spiel zwar hart, aber doch fair. Und die ganze Atmosphäre auch durchweg sportlich sauber, auch von Seiten der Zuschauer, der schwedischen sowohl als auch der deutschen. Aber unglücklicherweise sehe ich, dass bei diesem Zusammenprall Uwe Seeler doch liegen bleibt. Er krümmt sich, er ist am Knie oder am Knöchel, am rechten, glaube ich, angeschlagen, hart mitgenommen. Die deutschen Spieler, auch die Schweden, bemühen sich um ihn. Und jetzt kommt Gavlicek, Assistent von Bundestrainer Herberger, der sich so sehr viel Mühe mit der Vorbereitung, mit der Aufstellung und mit der Kondition der deutschen Mannschaft gemacht hat. Erfolgreiche Mühe. Und man bemüht sich um den jungen deutschen Mittelstürmer, den 20-jährigen Hamburger. Ich hoffe sehr, er humpelt, er steht jetzt auf, aber es wird weitergehen. Gavlicek streicht ihm noch einmal durch die Haare. Der Schiedsrichter ermahnt die Zivilisten, den Platz zu verlassen. Das faire schwedische Sportpublikum applaudiert, weil Uwe wieder fit ist. Jedenfalls scheint es so, er kann weiterspielen. In der Höhe der Mittellinie gibt es einen Hochball nach dieser Spielunterbrechung durch Schiedsrichter Czolt. Der Hochball ist ausgeführt, kommt zu Fritz Walter. Fritz Walter zu Eckel, dem Clubkameraden. Eckel spielt ein bisschen ungenau ab. Eckel, der einen etwas mäßigen Start hatte, dann aber sehr gut war im Verlauf des weiteren Spiels. Und jetzt Gunnar Green alleine dringt in den deutschen Strafraum ein. Wird sehr bedrängt von zwei, drei deutschen Abwehrspielern. Missverständnis in der deutschen Abwehr. Und das hätte ins Auge gehen können, bis dann schließlich Juskowiak den Ball aus dem Strafraum wegspielt. Über Schäfer läuft er in die gegnerische Hälfte. In der Mitte steht Fritz Walter. Gibt zu Uwe Seeler. Uwe Seeler im Zweikampf mit Gustafsson. Gustafsson bleibt Sieger. Seeler setzt nach. Aber die schwedische, harte, aber sportliche Deckung schlägt den Ball befreiend weg. Doch wieder rollt die Angriffsmaschine der Weiß-Schwarzen, also der deutschen Spieler, in Richtung gelb-blaues Tor. Und Rahn versucht eine Flanke da innen zu spielen. Sie ist allerdings zu flach gekommen. Sie wird abgewehrt von Perling, dem linken Läufer der Schweden. Perling will weiterspielen, will hinübergeben zu Lidholm. Ob das gelingt? Nein, er wird gebremst von Fritz Walter. Fritz Walter im Fallen kann er den Ball noch wegspielen. Und drüben gibt es eine Diskussion. Wer wirft? Deutschland hat Einwurf. Jawohl, Fußballprofessor Gunnar Green, diesmal irrst du. Übrigens ein kleines Kuriosum. Gunnar Green und Fritz Walter, beide 37 Jahre alt, haben am gleichen Tag meines Wissens, nämlich am 31. Oktober, Geburtstag. Besonders herzlich schüttelten sie sich vor Spielbeginn die Hände. Und jetzt wird der strittige Einwurf für Deutschland ausgeführt, wird direkt von Fritz Walter weitergespielt zu Seeler. Seeler wird durch einen Spagatschritt des Mittelläufers der Schweden, durch Gustafsson, vom Ball gedrängt. Allerdings geht der Ball 2 Meter neben der Eckfahne ins Aus. Deutschland hat immer noch keine Ecke erzielt, die Schweden hingegen 6. Alle 6 übrigens in den ersten schwierigen 20 Minuten. Einwurf wird ausgeführt. Absatztrick von Fritz Walter, gut gelungen. Wieder gespielt zu Rahn. Rahn mit dem linken Fuß eine Flanke Richtung linker Flügel. Und Schäfer will es Fritz Walter nachmachen. Aber diesmal hat er Pech gehabt. Sein Absatzkick landet eindeutig im Aus. Es gibt Abschlag vom Tor des ganz in Blau spielenden schwedischen Torstehers Kalle Svensson. hey ja, geht's schon wieder los. Bei jedem besseren Angriff, den die Schweden starten. Und die deutschen Spieler haben nicht nur abzuwehren, diese Angriffe der 11 Schweden, sondern auch abzuwehren, dieses wundervolle, aber so beängstigende Rufen der schwedischen Schlachtenbummler. Angriff der deutschen Mannschaft und Foul durch einen schwedischen Abwehrspieler, und zwar durch den linken Verteidiger Axböhm. Vom Strafraumeck gibt es einen Freistoß, den wird Helmut Rahn treten. Seine Bomben sind gefürchtet, allerdings ist der Schusswinkel doch wohl ein kleines bisschen spitz. Neben ihm steht Fritz Walter, aber er zieht es vor zu schießen. Doch der Schuss ist ihm nicht richtig auf den Spann gekommen und so geht der Ball halb scharf geschossen in den schwedischen Strafraum. Und als ein deutscher Spieler sich bemüht, den Abpraller abzufangen, hat er einen Schweden unterlaufen. Es gibt zu Recht einen Freistoß für Schweden aus der eigenen Hälfte. Schiedsrichter Tscholt, immer in Ballhöhe, hat eben eine kleine Instruktion erteilt. Und Gustafsson, der Mittelläufer der Schweden, glaube ich, wird diesen Freistoß ausführen. Hören Sie das? Heja, heja, heja. Aber diesmal hat es nichts genützt. Der Freistoß wird von dem hochspringenden Gren verfehlt und die deutsche Abwehr spielt sich frei. Eckel aus Kaiserslautern greift an, hat abgespielt, aber ungenau. Doch ihm zu Hilfe kommt Stollenberg. Stollenberg und Eckel jetzt zu Fritz Walter. Fritz Walter in Höhe der Mittellinie auf der rechten Sturmseite nimmt Maß. Jetzt wird eine seiner Drehflanken oder ein Dribbling kommen. Diesmal ist es ein Dribbling und jetzt die Flanke in den freien Raum zu Uwe Seeler. Uwe Seeler angegriffen von Gustafsson, holt sich den Ball. Glanzstart des Hamburgers, spielt ab. Langes Bein von Gustafsson. Seeler fällt hin. Aber das war eine saubere Abwehr der Schweden. Einwurf in der Nähe der Eckfahne, in der schwedischen Hälfte, am rechten deutschen Flügel. Fritz Walter versucht ein Dribbling. Gut gemacht. Spielt dann ganz geschickt wieder nach innen zu Uwe Seeler. Uwe Seeler eine Flanke zu Cislachzig. Cislachzig köpft den Ball nach innen. Die Schweden reklamieren Ausball, aber das Spiel geht weiter. Und Juskowiak aus Düsseldorf zieht den Ball wieder hoch in den Strafraum der Schweden hinein. Diesmal müssen die Schweden verteidigen. Gespielt sind meines Wissens etwa 9 oder 10 Minuten in der zweiten Halbzeit. Flanke von Cislachzig auf den Kopf von Schäfer. Höher springt Gustafsson, wehrt mit dem Kopf ab. Zugleich Mustervorlage für Gunnar Green. Green zu Simonsson, dem Mittelstürmer. Simonsson zu wem? Wer ist das? Börjesson, glaube ich. Ja, der aufgerückte rechte Läufer. Und jetzt müsste ein deutscher Spieler angreifen. Das geschieht nicht. Eine schöne Flanke auf den Kopf von Simonsson, der sofort verlängert zu Hamrin, dem Rechtsaußen, der in halblinker Position steht, aber etwas zu steil und abgewehrt. Und aus der Hand wirft Herkenrath den Ball nach vorne zu Fritz Walter. Fritz Walter macht sich immer mehr zum Spielmacher im deutschen Sturm. Er ist es, der mit blitzartigen, unerwarteten Pässen immer wieder das deutsche Sturmspiel zu Offensiven führt. So auch jetzt wieder, wo Uwe Seeler den Ball bekommt. Dann Rahn. Rahn bringt nach vorne. 20 Meter vom Tor entfernt. Angegriffen von Gustafsson. Und der Meisterathlet im Deckungszentrum, der lange, schlanke, schwarzhaarige Schwede, einer der wenigen Schwarzhaarigen, hat nicht nur abgewehrt, sondern auch vorgelegt zu Hamrin. Hamrin zu Simonsson. Simonsson trabt ein bisschen müde zur Außenlinie, aber er bekommt den Ball, zieht die Flanke da innen. Herkenrath mit der Faust, abgewehrt, Gefahr noch nicht beseitigt. Gunnar Green am linken Flügel, der Halbstürmer der Schweden, wird angegriffen von Eckel. Eckel bleibt Sieger. Auch Gunnar Green verlassen jetzt ein wenig die Kräfte. Er kann den Ball zwar noch abfälschen, aber es wird keine eigene Vorlage. Eckel blieb Herr der Situation. Der Ball rutscht jetzt ins Aus, wird eingeworfen für Deutschland in der eigenen Hälfte in der Nähe des Strafraums. Eckel nimmt den Ball, zieht ihn sehr genau und sehr gut auf den Fuß von Kapitän Schäfer. Schäfer im Direktspiel weiter zu Szymaniak, der versucht einen weiten 30-Meter-Pass Richtung Mittellinie, aber Seeler kommt zu spät. Jetzt sind 18 Spieler in der deutschen Hälfte. Es droht eine neue Offensive der Schweden. Die gelb-blaue Sturmwalze drängt nach vorn. Aber diesmal ist es gut gegangen und sofort Blitzangriff der Deutschen von Uwe Seeler eingefädelt, der hinten mit ausgeholfen hat zu Cisarczyk, der links außen am rechten Flügel gibt weiter zu Rahn. Rahn hat den ersten Schweden umspielt, jetzt den zweiten, Kopf da innen, bleibt am Ball, auch der dritte ist überspielt. Aber Endstation ist Gustafsson und da gibt es zum Entsetzen der schwedischen Zuschauer einen Freistoß für Deutschland. Entfernung zum schwedischen Tor, 18 Meter. Der Schiedsrichter misst die notwendigen 9 Schritte ab. Die Schweden bilden eine Mauer. Sie erwarten jetzt einen Rahn-Schuss. Und ich glaube, der wird auch kommen. Rahn war hart genommen worden von den 3 Schweden, in die Zange genommen worden. Und wir sehen, wie 130 Meter von uns entfernt der weiße Ball liegt. Rahn läuft an, 6 Schweden bilden eine Mauer. 2 Deutsche versuchen, eine Lücke dazwischen zu schieben. Die Bombe von Rahn kommt und gehalten von Svensson. Ein sauberer, scharfer Schuss, halb hoch. Aber Svensson, der Mann mit dem großartigen Stellungsspiel, hat diesen Schuss in der richtigen Ecke geahnt, hat abgewehrt. Und so ist die Gefahr für das schwedische Tor zunächst einmal vorbei. Aber da wird Juskowiak vom Platz gestellt. Juskowiak wird vom Platz gestellt. Jetzt ist die Hölle los in Göteborg. Bei dem Angriff der Schweden hat Juskowiak, nachdem er, glaube ich, zuerst ein bisschen hart genommen wurde, hat nachgeschlagen. Er hat eindeutig nachgeschlagen. Und Fritz Walter beruhigt Juskowiak. Juskowiak hat eine Affekthandlung begangen. Er lässt sich von den eigenen Spielern kaum besänftigen und kaum beruhigen. Schäfer, der Kapitän, und Fritz Walter, der Ehrenspielführer. Sie gehen beide auf ihn zu. Jetzt wird Juskowiak ruhiger. Eine bedauerliche Geste des Düsseldorfers. Ich weiß nicht, was der Sache vorangegangen ist. Ich glaube, Hamrin hatte gehäkelt. Aber das ist natürlich keine Entschuldigung für dieses eindeutige Nachschlagen, das Juskowiak begangen hat. Völlig unverständlich, diese Affekthandlung in der 59. Spielminute. Deutschland muss mit 10 Mann weiterspielen. Juskowiak hat durch dieses Nachschlagen sich und seiner Mannschaft und der deutschen Fußballgemeinde einen schlechten Dienst erwiesen. Bitte, ich will nicht zu hart urteilen. Ich weiß nicht die Vorgeschichte. Vielleicht ist er geärgert worden. Vielleicht war irgendeine Sache, die wir von hier oben nicht beurteilen konnten. Aber das Nachschlagen von Juskowiak, auch wenn es eine Vorgeschichte gibt, ist nicht zu vertreten. 10 Deutsche gegen 11 Schweden. Noch 30 Minuten zu spielen. Spielstand 1:1. Und was viel schlimmer ist, jetzt haben wir natürlich die Zuschauer gegen uns. Ich glaube, Cislarczyk ist nach hinten als Verteidiger gegangen. Die deutsche Mannschaft ist damit stark geschwächt. Aber sie spielt. Sie führt sogar den ersten Angriff aus, nachdem der schwedische Freistoß nichts eingebracht hat. Rahn spielt ab zu Fritz Walter. Fritz Walter weiter zu... Zu wem? Zu Schäfer. Aber Schäfer kann gegen 2 Schweden, die ihn fair absperren, nichts werden. Svensson aus dem Tor heraus, hat den Ball angenommen, wirft mit der Hand nach vorne, wirft zu seinem rechten Verteidiger, wirft zu Bergmark. Und 10 Deutsche versuchen es jetzt. Cislarczyk, eigentlich Verteidiger, geht mit nach vorne. Jetzt auf den Fuß von Schäfer, aber das Abspiel ist ungenau. Und da Seela allein gegen 3 Schweden. Der deutsche Schäfer kommt in Ballbesitz, aber sein Abspiel findet in der Sturmmitte keinen eigenen Mitspieler. Und so können die Schweden, die jetzt erst einmal ihre Überlegenheit, ihre zahlenmäßige Überlegenheit zum Bewusstsein bekommen müssen, sie können jetzt einen neuen Angriff auf der rechten Sturmseite aufbauen. Der Ball rutscht ins Aus. Ein Wurf für Schweden in der Mitte der deutschen Hälfte, auf den Kopf von Szymaniak gespielt. Der wehrt ab, Eckel setzt sich ein. Eckel im Zweikampf gegen Lidholm und da wird Eckel von hinten hart genommen. Und es gibt Freistoß für Deutschland. Zu Recht einen Freistoß. Simonsson und Eckel hinterher, eine kleine Häkelei. Hoffentlich verlieren nicht nur andere Spieler jetzt die Nerven. Schäfer am Ball in Höhe der Mittellinie, spielt quer ab, hinüber in halbrechte Position zu Fritz Walter. Deutschland jetzt mit 4 Männersturm. Jetzt helfen eigentlich nur noch Alleingänge von Helmut Rahn oder Bombenschüsse von Uwe Seeler. Wie soll das gut gehen in den letzten 25 Minuten? Wie sollen wir dieses 1:1 überstehen oder gar in einen Sieg umwandeln mit 10-11? Und Fritz Walter am Ball. Fritz Walter alleine an 2 Schweden vorbei. Am rechten Strafraumeck abgespielt zu. Zu wem? Zu Eckel. Und Eckel holt einen Eckball heraus im Zweikampf gegen Gustafsson. Zum Glück hat sich die unruhige Atmosphäre der letzten 3-4 Minuten ein bisschen wieder beruhigt, ein bisschen belegt, gelegt. Und jetzt Freistoß im schwedischen Strafraum. Stehen 8 Leute im gelben Trikot gegen 4 im deutschen weißen Pullover. Der Eckball kommt nach innen. Natürlich bekommt ihn ein Schwede. Wieder Gustafsson auf den Fuß von Green. Greens Abspiel wird von Cislarczyk abgefangen. Cislarczyk spielt Halbläufer und Halbverteidiger. Das ist riskant, was die Deutschen hier tun. Aber was sollen sie anders tun? Cislarczyk am Ball schießt! 2. Etage des schwedischen Tors. mindestens anderthalb Meter über den Kasten war dieser 20-Meter-Schuss von Cislachzig, der aus halbrechter Position kam. Cislachzig beeilt sich, läuft wieder zurück, läuft auf den linken Verteidigerposten, schaut sich aus der Nähe Hamrin an, als wollte er sagen, du bist also der Wunderkerl, du bist der Mordsmann, der die schwedischen Tore schießt und den ich jetzt halten muss. Ob es ihm gelingt, wir werden sehen. Abschlag vom schwedischen Tor ausgeführt. Ball kommt bis in Höhe der Mittellinie. Die Schweden greifen an, aber sie spielen ungenau ab. Es scheint so, als ob auch sie ein wenig irritiert werden durch diese Herausstellung von Juskowiak. Das Spiel hat im Augenblick nicht das Format der ersten Stunde, vor allem nicht die Schnelligkeit. Beide Mannschaften sind konsterniert. Das ist mein Eindruck. Und Rudi Michel nickt dazu, so als wollte er sagen, so ist es sicherlich. Zwei oder vier Augen sehen mehr als zwei und ich bin froh, dass dieser Eindruck wohl eine gewisse Richtigkeit hat. Jetzt Angriff der deutschen Mannschaft, aber noch in der deutschen Hälfte. Helmut Rahn vorbei an Perling, wird angegriffen vom linken Verteidiger Axböhm und Axböhm macht ein langes Bein, als Rahn schon halb vorbei ist, schlägt den Ball über die Außenlinie und in der Mitte der schwedischen Hälfte gibt es einen Wurf. Ich suche weiße Trikots, ich finde nur ein, zwei, aber ich sehe fünf, sechs Schweden. Gelbe Trikots und das ist für uns natürlich beängstigend. Jetzt Angriff dieser zwei Trikots. Seeler, einen Schuss da innen. Ein Schritt hat Schäfer gefehlt, als er diese scharfe Maßflanke von Seeler verfehlt. Der Ball wird eingeworfen durch den rechten Verteidiger, durch Schweden, durch Bergmark, zurückgespielt zum Torwächter. Aus der Hand wieder nach vorne zu Bergmark. Von hinten versuchen die Schweden schon aufzubauen. Alle spielen mit, auch der Torsteher. Und jetzt kommt die Flanke, weit als 30 Meter Pass in die Sturmmitte geschlagen. Aber sie landet beim rechten Verteidiger der Deutschen, bei Stollenberg. Der gibt weiter zu Eckel. Eckel mit dem Kopf will verlängern. Eckel leistet jetzt ein ungeheures Arbeitspensum, aber sein Abspiel war ungenau. Und Skoglund, und der links außen der Schweden, der Blonde ist der Ball im deutschen Strafraum. Dribbelt nach innen. Durchgegangen, Stollenberg und Cislachzig im Verein miteinander schlagen den Ball knapp vor der Auslinie ins Aus. Aber ich glaube, der Schiedsrichter gibt den siebten Eckball für Schweden. Jawohl, Eckball für Schweden, in den Torraum getreten. Herkenraths Faust in der Luft, hat den Ball mit 20 Meter Parade weggeschlagen, wurde außerdem bedrängt. Und somit hat Schiedsrichter Czolt aus Ungarn auf Freistoß für Deutschland erkannt. Die deutsche Mannschaft lässt es jetzt ruhig angehen, so als wollte sie sagen, uns genügt dieses Unentschieden unter diesen Verhältnissen. Aber was soll das helfen? Selbst wenn es unentschieden bleibt, gibt es hier eine Verlängerung von 2x15 Minuten. Jetzt ein wunderbarer Pass von Cislachzig zu Schäfer. Schäfer schießt! Ein sauberer Schuss, der in den Wolken landet. Ich hatte sogar den Eindruck, dass ein schwedisches Bein noch dazwischen war und diesen Ball abfälschte. Aber die Schiedsrichterentscheidung lautet anders. Es gibt Abschlag vom schwedischen Tor. Heya, heya, heya geht es wieder los in Göteborg. Hier im modernsten Stadion Skandinaviens, das heute absolut ausverkauft ist und einen schwedischen Zuschauerrekord aufweist. Abschlag von Svensson bis zur Mittellinie ausgeführt. Ich glaube, noch 25 Minuten zu spielen. Der Ball kommt zu Erhardt. Erhardt spielt den Ball zurück. Das Spiel wird jetzt schwächer. Das Spiel hat ein Niveau verloren. Na, wen wundert das? Der Ball wird aus der Hand von Herkenrath zu Cislachzig geworfen. Cislachzig versucht ein Dribbling. An Hamrin vorbei. Spielt im Querpass hinüber zu Rahn. Das war klug. Rahn wird von seinem Verteidiger nicht verfolgt, kann infolgedessen abspielen, kann zu Schäfer geben. Schäfer weiß nicht, was er machen soll, hat jetzt gut abgespielt zu Eckel. Eckel als fünfter Stürmer mit nach vorne, im Querpass zum Clubkameraden, zum 61-fachen Internationalen Fritz Walter. Der müsste schießen, wird er schießen? Ja, er hat abgespielt auf engstem Raum zu Rahn und das ging ins Auge. Die massierte schwedische Deckung kann klären, kann den Ball nach vorne spielen. Höhe der Mittellinie nimmt der rechte Läufer der Schweden, Börjesson, den Ball ab, will weitergeben zu Simonsson. Simonsson, der hier in seiner Heimatstadt spielen kann, verliert den Ball gegen Erhardt. Erhardt mit 30 Meter Schlag weit nach vorne und Rahn, Rahn, wo bist du? Du stehst so ungünstig. Nein, es ist nichts. Gustafsson stand besser und spielt den Ball sofort und kompromisslos zurück zu seinem eigenen Torsteher, bevor Rahn, der einzige deutsche Stürmer im Augenblick vorne, den Ball annehmen kann. Jetzt Angriff der Schweden, eingefädelt durch ihren Spielmacher Lidholm, den langen, schlanken Halblinken. Und der spielt weiter zu Skoglund. Skoglund im Zweikampf mit Stollenberg verliert den Ball. Einwurf und Skoglund will immer einen Einwurf für sich haben. Aber nie stimmt es. Auch diesmal erhält die deutsche Mannschaft den Einwurf zugesprochen, kann allerdings damit nichts anfangen. 3 Meter vom alten Tatort entfernt wird der Ball wieder ins Ausgespielt. Diesmal werfen zurecht die Schweden. Ihr linker Läufer Parling spielt den Ball zu Simonsson, dem Mittelstürmer, der sich anbietet. Mit der Brust stoppt und wieder zu Parling spielt. Parling weiter zu Lidholm. 20 Meter vom deutschen Tor entfernt. Schuss am Tor vorbei. Und zwar mindestens 17 Meter. ein Glück, einen Moment Ruhepause für die 10 deutschen Spieler, auch für uns, denn es gibt Abschlag. Aber diese Ruhepause wird wieder ausgefüllt, ich brauche es Ihnen nicht zu sagen, vom Schlachtruf der Schweden. Abschlag von Herkenrath kommt zum rechten Flügel, wo Rahn einen Kopfball versucht. Aber der blonde Schwede Perling ist schneller am Ball, hat den Ball angenommen. Und dann kommt eine halb geschlagene Kerze von Stollenwerk, die in den Zuschauerringen auf der Gegenseite landet. Einwurf der Schweden, drüben in Höhe der Mittellinie. Perling zu Gustafsson. Die Schweden spielen ein bisschen verhalten, so als wollten sie sagen, na, ihr kommt uns schon, wir haben Zeit. Und da wird Erhardt sehr hart genommen von Simonsson. Schiedsrichter lässt weiterspielen wegen deutschen Vorteils. Der Vorteil ist aber schon vorbei. Wieder muss Erhardt an den Ball kommen, hat sehr schön den Ball abgewehrt und gefährlich, aber gekonnt, spielt der Kölner Stollenwerk den Ball zurück zu seinem Torsteher Herkenrath. Er hält leichten Sonderapplaus und da wird der Abschlag von Herkenrath abgefangen von Gustafsson, dem wundervoll spielenden Mittelläufer der Schweden, einem der besten seiner Mannschaft. Da macht Hamrin ein sehr langes Bein, nimmt das Bein sehr hoch gegen Erhardt. Und der Schiedsrichter hat nicht gepfiffen, trotzdem hat Erhardt vor dem Schweden den Ball bekommen können und schlägt nach vorne. Aber kein deutscher Stürmer bietet sich an. Gustafsson nach vorne zu Hamrin. Hamrin im Zweikampf mit Erhardt und Erhardt wieder ein sauberes Tackling, ein Hineingrätschen in den Gegner, das keinerlei Fehler aufweist und so kann der gut spielende Fürther den Ball annehmen und er wird zum ruhenden Abwehrpol in der eigenen Hintermannschaft und nach vorne spielen zu Rahn. Rahn zu Fritz Walter, der rechte Flügel der Deutschen im Augenblick intakt. Walter strebt auf die Eckfahne zu, kurft jetzt nach innen, spielt ab. Ein Schwede wehrt ab, noch einmal Fritz Walter, jetzt kommt die Flanke da innen, abgewehrt vom rechten Verteidiger von Bergmark, der Schweden. Und dann sofort nach vorne gespielt, über die Zwischenstation Green zum Mittelstürmer Simonsson, Hamrin oder Herkenrath. Herkenrath ist derjenige, der in Höhe des Strafraums den Ball zuerst bekam und über die Seitenauslinie spielt, sodass es einen Einwurf in der Mitte der deutschen Hälfte gibt. Schon ausgeführt. Die Schweden drücken jetzt ein bisschen aufs Tempo. Der Zeitpunkt scheint ihnen gekommen, ein Tor zu machen. Simonsson, der Mittelstürmer, alleine schießt. Und wieder Erhardt. Erhardt ist der Liebrich von Bern. So muss ich sagen. Nicht nur in der Erfolgstaktik, sondern auch in der Art seines Spiels. Hart, aber fair und fast immer erfolgreich. Immerhin die achte Ecke für Schweden. Gunnar Green tritt sie von rechts in den deutschen Strafraum. Herkenrath oder Simonsson. Simonsson hat den Ball bekommen, aber mit einem Foul. Und das gibt, da Scholt 2 Meter daneben stand, einen Freistoß für Deutschland aus dem Strafraum. Inzwischen Zwischenresultat aus Stockholm 3:1 für Brasilien, das damit wohl aller Wahrscheinlichkeit nach das Endspiel der Fußballweltmeisterschaft als haushoher Favorit erreicht haben dürfte. Aber wer wird Gegner der eventuellen brasilianischen Endspielmannschaft? Noch wissen wir es nicht, aber die Schweden wollen es sein, die Deutschen auch. Und da haben wir ihn am Ball, hat den Ball verloren. Hinter ihm stand Börjesson, kommt auch nicht an den Ball und schon ist drüben auf der rechten Sturmseite der Atombomber Helmut Rahn aus Essen am Ball, spielt ab, spielt sich zusammen mit Hans Schäfer durch. Aber die Vornamen, sie purzeln durcheinander. Außerdem machten beide die gleiche akrobatische Fußballarbeit. Und schon sah es so aus. Wundervoller Hakentrick von Fritz Walter, die deutsche Mannschaft. Sie steckt nicht auf, sie spielt. Fritz Walter am Ball, hinüber zu Eckel. Eckel eine Flanke da innen, ins kurze Eck. Aber die Fäuste von Svensson streichen gerade noch in die bedrohte Ecke und lenken den Ball zur Ecke. Ich glaube, es ist die 2. Ecke für Deutschland gegen 8 für Schweden. Wer wird sie treten? Helmut Rahn tritt diesen Eckball. Es bietet sich an, Szymaniak hat den Ball bekommen. Wird er wieder Rahn anspielen? Jawohl. Und Rahn muss durchgehen, alleine. Rahn könnte jetzt schießen, aber da kommt der Schuss über das Tor. Zweimal hat er sich den Ball zurechtgelegt und die schwedischen Abwehrspieler, sie scheinen wie hypnotisiert. Und wenn das rechte oder linke Bein von Helmut Rahn zum Schuss ausholt, dann springen plötzlich, werfen und stürzen sich 2, 3 schwedische Abwehrspieler in die Schussbahn. Zu spielen sind jetzt nach unserer Uhr noch 18 Minuten, Spielstand 1:1. 10 Deutsche seit 15 Minuten gegen 11 Schweden. Nachdem bedauerlicherweise, aber berechtigterweise, das müssen wir fair und sportlich, ohne nationale Gefühle hier zu verletzen, sagen, Juskowiak zu Recht vom Platz gestellt wurde. Da ist der drüben ein Zusammenprall und wer hat sich den Ball geholt? Ich glaube, es ist Juskovi. Der kann es ja wirklich nicht sein. Der sitzt im Zweifelsfall weinend in seiner Kabinenecke. Szymaniak war es, der den Ball annahm und vorher hatte der Schiedsrichter gepfiffen. Es gibt drüben auf der Gegenseite in der Höhe der Mittellinie einen Einwurf, den Stollenberg mit der Nummer 7 auf dem Rücken wirft zu Fritz Walter. Fritz Walter schön steil durch zu Eckel. Eckel als Offensivspieler wird sauber abgedrängt. Das gleiche Tackling, das Erhardt immer wieder vorführt, zeigt auch Gustafsson. Ihm scheint diese Methode auch sehr sympathisch zu sein und vor allem erfolgreich. Einwurf für die deutsche Mannschaft. Am rechten Flügel steht Eckel oder Rahn. Man kann es kaum erkennen auf 200 Meter Entfernung. Eckel ist es, zieht die Flanke da innen. Rückzieher aus der Luft und im Fallen abgefeuert von Uwe Seeler, von der Marke, wie wir sie schon einmal in Malmö gegen Irland sahen. Aber diesmal ging der Ball am Tor vorbei. Nun Abschlag vom Schwedentor, schon ausgeführt. Der Ball wird gespielt zu Gunnar Green. Der Halbrechte der Schweden nimmt an, umdribbelt Szymaniak. Sauber zugespielt, 10 Meter Pass, flach zum Rechtsaußen. Und Hamrin scheint zu resignieren gegen Erhardt, der wieder gut hineinsprang und den Ball annahm. Und jetzt, wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Im Augenblick Gunnar Green zieht eine Flanke in den deutschen Strafraum. Rückzieher im Fallen von Stollenberg. Wunderbar gemacht und Sonderapplaus gegen Angriff der Deutschen. Jetzt ist die Chance da, Fritz Walter, aber er stürzt, er fällt hin und er ist hart genommen worden von einem Abwehrspieler der Schweden. Er ist hart genommen worden, glaube ich, vom linken Läufer Parling. Er liegt in der Nähe des Mittelkreises am Boden. Die deutschen Spieler bemühen sich um ihn. Der ungarische Schiedsrichter Scholt bemüht sich ebenfalls um Fritz Walter. Jetzt laufen Helmut Schön, Masseur Deuser auf den Platz, während drüben nachdenklich nur leicht mit den Füßen hin und her vibrierend. Jetzt steht er allerdings auf, Bundestrainer Herberger zu erkennen ist. Herberger gibt eine Anweisung an Stollenberg. Ich weiß nicht, was das ist. Wird Fritz Walter weiterspielen können? Man trägt Fritz Walter heraus. 9 Deutsche gegen 11 Schweden. Das ist ein Kanne, wird das, wenn das so weitergeht. Kein Vorwurf dem schwedischen Abwehrspieler. Das Foul war sicherlich nicht sonderlich beabsichtigt. Aber die Tatsache bleibt bestehen, dass 16 Minuten vor Spielende 9 deutsche Spieler gegen 11 Schweden spielen müssen. Wie soll das weitergehen? Fritz Walter draußen verletzt, Juskovjak herausgestellt und Horst Eckel aus Kaiserslautern am Ball. 8 Abwehrspieler der Schweden decken das eigene Tor. Szymaniak, was soll er machen? Er müsste 8 Schweden umspielen, das kann er nicht. Und Gunnar Green hat außerdem ein Foul begangen. Er hat hart gerempelt, ohne im Ballbesitz zu sein. Das bedeutet erneuten Freistoß, aber weit, weit vom schwedischen Tor entfernt, etwa 40 Meter. Szymaniak läuft an mit der Nummer 6. Der Wuppertaler zieht hoch einen Ball in den Strafraum der Schweden. Abgewehrt und der Ball rutscht ins Aus. Schade, die große Klasse, das hohe Tempo und die Farben, natürlich nicht Farbenfreudigkeit direkt, aber im Spielwitz der ersten Stunde, sie ist jetzt vielleicht ein bisschen verloren gegangen und zum Unglück steht der einzige deutsche Stürmer, der vorne ist, im Augenblick auch noch eindeutig abseits. Freistoß, der ausgeführt wird und zu Svensson zurückgespielt wird. Mit der Hand wirft er den Ball zu Börjesson. Die Schweden wissen es. Sie spielen jetzt gegen 9 Deutsche und sie haben eine Chance. Da wirft sich mit der Bravour eines Abwehrspielers Seeler aus Hamburg in den Ball. Der Ball wird abgewehrt. 14 Minuten noch zu spielen in Göteborg. Spielstand 1:1 unentschieden. Die Deutschen in einer verzweifelten Abwehrschlacht. Gunnar Green am Ball, spielt weit zurück. Die ganze Läuferreihe der Schweden, einschließlich Gustafsson, geht jetzt mit nach vorne. Gustafsson mit 40 Meter Pass nach vorne. Herkenrath spritzt aus dem Tor heraus. 2 Meter vor dem aufnahmebereiten Simonsson nimmt er den Ball an. Und aus der Hand schlägt Herkenrath den Ball jetzt weit zum rechten Flügel, wo aber niemand steht. Ja, liebe Zuschauer, warum pfeifen Sie, wenn man nur 2 oder 2,5 Stürmer vorne hat? Dann kann man wirklich nicht verlangen, dass noch ein gutes Zuspiel zustande kommt. Jetzt Flanke der schwedischen linken Sturmseite. Skoglund, lange nicht so gut wie in den früheren Spielen, ist abgedrängt worden. Szymaniak holt sich Sonderbeifall, gibt zu Helmut Rahn, alles noch in der deutschen Hälfte, alles noch halbe Abwehr und Helmut Rahn im Dribbling gegen Skoglund, schießt Skoglund an, der spielt ab, spielt weiter zu Simonsson und Rahn im Kopfballduell mit Simonsson verliert den Ball. Skoglund zieht die Flagge vor das deutsche Tor, Herkenrath mit der Faust. Abgewehrt, sauber abgewehrt, trotz harter Bedrohung eines schwedischen Angriffsspielers. Die Schweden wollen es jetzt wissen. aber die deutsche Deckung steht. Vorläufig steht sie noch. Mit letzter Kraft jagt Eckel einen Ball hinterher, aber die Schweden sind schneller. Die schwedische Deckung steht in Höhe der Mittellinie. Alles spielt sich in der deutschen Hälfte ab. Der rechte Verteidiger der Schweden am Ball. Fritz Walter kommt wieder. Fritz Walter humpeln zwar, aber jetzt ist er da. Und wir sind froh. Wir sind froh, denn der Kampf wird damit sportlicher entschieden. Allerdings setzt die Schweden im deutschen Strafraum wieder Erhard, der Mann mit dem wundervollen Stellungsspiel, der Mann, der sich so großartig in Szene zu setzen vermag. Und da gibt es was? Einwurf? Nein, Freistoß? Jawohl. Der Fußballprofessor Gunnar Green, der hat es mit dem Rempeln ohne Ball. Zum dritten Mal in den letzten 10 Minuten wird ein Freistoß gegen ihn gegeben. Und dieser Freistoß wird von der deutschen Mannschaft nach vorne gespielt. Fritz Walter in Höhe der Mittellinie humpelt zwar, aber er will seine Mannschaft nicht im Stich lassen. Die Schweden durch ihren halblinken Lidholm, der spielt weiter, spielt zu Hamrin. Und Hamrin, der versteht es also hin und wieder auch einmal zu markieren. Den Eindruck habe ich jedenfalls. Im Moment kleine Diskussion zwischen Hamrin, der solche Sitten ja wohl aus Italien ein wenig kennt, und Erhard. Inzwischen wieder eine Abseitsstellung eines deutschen Stürmers. Im Moment habe ich nicht hingeschaut, weil ich Erhard und Hamrin beobachtet habe. Ich glaube, Rahn war es, und es ist das 8. Abseitsstellen oder 9. der deutschen Mannschaft. Die Schweden hingegen wurden erst ein einziges Mal abseits erkannt. Und nun gefährliche Abwehr, Missverständnis zwischen Cislachzig, der natürlich als Verteidiger nicht auf seinem gewohnten Posten hier jetzt spielt, und Cimaniak. Aber Cimaniak hat die Sache dann doch wieder gut gemacht und hat den Ball weggespielt. Wieder steht Rahn abseits, und wieder gibt es in der Nähe der Mittellinie, knapp in der schwedischen Hälfte, einen Freistoß, den Gustafsson weit und sauber nach vorne spielt, auf den Kopf von Green. Und da Gefahr für das deutsche Tor. Schuss vom Außenposten. Abgeprallt. Ein deutscher Abwehrspieler hat ein sehr, sehr leichtsinniges Abwehrspiel vorgeführt. Cimaniak war es. Das sollte man doch in dieser Situation jetzt nicht tun. Jetzt keine Überheblichkeit in der deutschen Abwehr. Dazu ist wirklich kein Grund. Schon musste Herkenrath aus dem Tor heraus. Schon war Hamrin an Herkenrath vorbei und er schoss aus halblinker Position an den Außenpfosten. Das ist noch einmal gut gegangen. Dieser Kelch, der ging im wahrsten Sinne des Wortes an der deutschen Elf vorüber. Nun wieder Angriff der Schweden und Schuss aus dem Hinterhalt. Einen Schweden angeschossen. Hamrin, Nachschuss von Börjesson, könnte kommen. Aber Herkenrath steht richtig, hat den Ball abgefangen. Zu spielen noch 9 bis 10 Minuten. Spielstand 1:1 in Göteborg. 9,5 Deutsche gegen 11 Schweden. Und Schäfer spielt den Ball weit nach vorne. Rahn mit Riesenschritten verfolgt Gustafsson. Aber Svensson eilt aus dem Tor heraus. Und da gibt es, was gibt es? Einen indirekten Freistoß, glaube ich, für Deutschland, jawohl, weil Gustafsson indirekt gesperrt, weil Gustafsson gesperrt hat. Gesperrt ohne Ball, als Rahn losstürmen wollte. Das müsste allerdings ein indirekter Freistoß eigentlich sein, obwohl die Schweden eine Mauer bilden. Wahrscheinlich ist es Nervosität, die sie dazu verleitet. Kleine Diskussion um diesen Freistoß. Endlich wieder eine Möglichkeit für Deutschland. Fritz Walter läuft an, unterhält sich mit Uwe Seeler. Ist ein kleiner Trick vorgesehen oder was soll da geschehen? Vielleicht hat der Schiedsrichter aber auch doch auf einen direkten Freistoß erkannt. Die Deckung der Schweden, sie steht. Das wäre eigentlich bei dieser Situation nicht unbedingt notwendig. Da, der Ball wird abgespielt, also doch indirekt. Und Bombe von Cislachzig abgewehrt, aber noch nicht beseitigt die Gefahr für das Tor der Schweden. Skoglund hilft mit aus, hat sich den Ball gegen Eckel geholt, strebt in die gegnerische Hälfte hinein. Hamrin und Skoglund, die beiden gefährlichen Außenstürmer in der Sturmmitte, gehen durch. Hamrin umspielt sich selbst, müsste jetzt abgeben, hat er getan zum Mittelstürmer Simonsson. Der schießt, abgewehrt. Gunnar Green aus dem Hinterhalt, Schuss, Tor, Tor für Schweden. Zwei zu eins für Schweden. Als Skoglund und Hamrin nach vorne stürmten, als vorne Eckel den Ball verloren hatte, da ist in der 81. Minute das Malheur passiert. Die schwedischen Zuschauer, sie jubeln, sie strahlen uns an, so als wollten sie sagen, ihr müsst euch mitfreuen. Aber das können wir wirklich nicht, obwohl es ein wundervoller Schuss war. Die beiden schwedischen Spieler hatten abgespielt zu Simonsson, dem Mittelstürmer. Dessen Schuss prallte ab und aus dem Hinterhalt kam eine Hochbombe. Unhaltbar für Herkenrath. 18 Meter Entfernung in das linke Toreck von uns aus. Und jetzt Angriff der Deutschen. Ja, abgewehrt. Und dieser hohe Schuss von Gunnar Green, er landete 8-9 Minuten vor Spielende im deutschen Tor. Schweden führt mit 2-1 und wieder stürmen die Schweden. Hamrin wird genommen von Cislachzig. Freistoß zu Recht für die Schweden. Entfernung zum deutschen Tor 20 Meter. Und die Schweden, sie sind damit mit einem Bein im Endspiel der Fußballweltmeisterschaft 1958. Na, zu dieser Kulisse brauche ich wohl nichts mehr zu sagen. 2-1 für Schweden durch Tore von Hamrin und Green. Und da Freistoß und Gefahr. Gefahr für das deutsche Tor, als der Freistoß geschickt in die Gasse gespielt wird und als Simonsson eine Lücke sieht, aber den Ball am kurzen Eck vorbeidreht. 7 Minuten noch zu spielen in Ullevi. 2-1 ist der Spielstand. Herkenrath schlägt ab. Aus der Hand. Missverständnis in der deutschen Abwehr. Jetzt ist die deutsche Abwehr durcheinander. Skoglund am Ball. Verliert ihn. Aber hinter ihm steht Parling. Parling nimmt den Ball an. Spielt steil durch. Aber da steht niemand. Stollenberg, der rechte Verteidiger der Kölner, versucht jetzt Ruhe und Ordnung in die eigene Mannschaft, in die eigene Hintermannschaft zu bringen. Und er spielt den Ball weiter zu Szymaniak, Szymaniak weiter zu Schäfer. Schäfer wird bedrängt vom rechten Verteidiger Bergmark. Der schlägt den Ball weit, weit, so als wollte er Zeit sparen in die Publikumkulisse der Gegengerade. Einwurf für die deutsche Mannschaft. Rahn wird angespielt, wird hart bedrängt von Lidholm. Die Schweden ziehen jetzt alles zurück. Sie wissen, wie kostbar dieser 2-1 Vorsprung ist. Die Deutschen mit 10 Mann, sie müssen es riskieren, auch wenn sie ein drittes Tor hinnehmen müssen. Denn anders kann es nicht gut gehen. Sie müssen versuchen, nach vorne zu gehen und den Ausgleich zu erzielen. Sie stecken nicht auf. Unsere Mannschaft kämpft tapfer, sie kämpft brav. Sie kämpft wirklich mit Löwenmut. Und schade, dass Jusko seinen Kameraden diesen Streich gespielt hat. Nun Deutschland im Angriff durch Fritz Walter. Der spielt ab und da könnte noch eine Möglichkeit kommen. Flanke da innen gespielt. Und ich glaube, vorher war der Ball im Aus. Jawohl, es gibt keinen Eckball für Deutschland. Der Ball ist, obwohl Eckel zum Schiedsrichter kommt, um zu reklamieren, vorher im Aus gewesen. Es gibt Abschlag vom Schwedentor. Kalle Svensson spielt den Ball zu seinem rechten Verteidiger. Der nimmt an, spielt weiter, jetzt zu Gunnar Green. Gunnar Green steht in Höhe der Mittellinie. Spielt weiter zu Börjesson. Börjesson wundervoll in die Sturmmitte hinein, wo Hamrin steht. Hamrin könnte schießen, Zusammenprall. Aber Cislachzig bleibt Sieger. Er macht seine Sache im Moment beispielhaft gegen die beiden gefährlichen Schweden, Hamrin und Skoglund. Sprintert er los mit seinem Außenstürmer-Tempo. In einem 5-Meter-Sport nimmt der beiden den Ball vom Schuss und damit von der Einschussmöglichkeit, also vom Bein weg. Und nun Gegenangriff der Deutschen. Schäfer zu Uwe Seeler. Uwe Seeler steht am linken Flügel. Auch er humpelt ein bisschen. Über und über ist sein weißes Trikot mit Dreck beschmutzt. Und da Abwehr und Nachschuss von Rahn. Aber er senkt sich über die Querlatte ins Aus. Ich bewundere jetzt die deutschen Spieler, die es wirklich noch einmal versuchen. Die zeigen, dass sie nicht zu Unrecht hier in Schweden die Vorschlussrunde erreicht haben. Nach wundervollen Ergebnissen der Vorrunde, nach dem 1-0 der Zwischenrunde gegen Jugoslawien, heute diese beispielhafte Partie in der Höhle des Löwen, hier in der Fußballhochburg Göteborg, die ja so viel Zuschauer bei allen Spielen sah, wie keine andere schwedische Stadt. Und da hat sich Slachzig Gunnar Green vom Ball gesperrt, ohne selbst im Ballbesitz zu sein. Das ist klar, indirekter Freistoß für die Schweden. Hamrin tänzelt den Ball vom linken auf den rechten Fuß, dann noch einmal zurück. Die Schweden haben jetzt Zeit, wer will ihnen das verdenken? Kleines, klein, klein Spiel zwischen dem rechten Läufer Börjesson und dem rechten Verteidiger Bergmark. Bergmark im Querpass zum linken Flügel. Da steht aber Stollenberg sehr gut und hat den Ball mit dem Kopf zu Fritz Walter verlängert. Fritz Walter zu Eckel. Eckel fehlt jetzt die Kraft. Eckel hat wieder den Ball verloren gegen Green. Eckel hatte seine stärkste Zeit zwischen der 20. und 60. Minute. Jetzt wieder die Schweden am linken Flügel in Nähe des deutschen Strafraums. Skoglund spielt den Ball nach innen. Cimania kann abwehren. Noch einmal Gunnar Green, steht völlig frei am rechten Flügel. Wieder Querpass zu Skoglund. Die Schweden wollen den Ball förmlich in das deutsche Tor jetzt hineintragen. Aber mit wahrem Löwenmut springen die Abwehrspieler der Deutschen jetzt dazwischen. Sie müssen wieder eine Linksflanke von Skoglund erwarten. Der schwedische Linksaußen flankt nach innen. Szymaniak stoppt, hinter ihm steht Cislachczyk und hat abgewehrt. Wundervoll diese Abwehrschlacht der Deutschen. Aber was nützt es, 2,5 Minuten noch zu spielen, wenn der Schiedsrichter wegen Verletzung nicht nachspielen lässt. Und Deutschland liegt mit 1:2 hinten. Die schwedische Mannschaft am rechten Flügel. Börjesson zieht eine Flanke nach innen. Uwe Seeler im Augenblick als Doppelstopper gedacht, wehrt den Ball ab. Und Börjesson stoppt ihn ungenau, sodass er ins Ausrutscht. Einwurf für die deutsche Mannschaft durch Schäfer. Schäfer zu Szymaniak. Szymaniak mit einer wundervollen Körpertäuschung freigespielt. Jetzt nach vorne zu Rahn. Rahn alleine. Was kann Rahn machen? Er kann gegen 3 Schweden nichts werden. Obwohl ich ihn bewundere, wo er diese Kraft noch hernimmt, solche 20 Meter Sports einzusetzen. Die Schweden haben den Ball zum Torsteher zurückgespielt. Aus der Hand wirft er den Ball nach vorne zu Green. Green der Halbrechte zum Halblinken. Lidholm, der vierter Läufer spielt, umdribbelt Seeler, umdribbelt Fritz Walter, spielt jetzt ab zu Börjesson, bekommt Beifall auf offener Szene. Weitergespielt von Börjesson zu Hamrin. Hamrin lässt sich sehr viel Zeit. Was macht er denn da? Das sollte er nicht tun. Das ist keine schöne Geste. Er wird hart genommen von Schäfer, bleibt in Ballbesitz, schießt Tor! Die Entscheidung in Göteborg ist gefallen. Durch rechtsaußen Hamrin, den gefährlichen Außenstürmer, aber auch den Außenstürmer mit Haken und Ösen. In der 89. Spielminute hat Hamrin die deutsche Mannschaft geradezu demoralisiert, als er am rechten Flügel den Ball liegen ließ. So als wollte er sagen, nehmt ihn euch doch, wir haben Zeit. Und als dann nach 10, 20 Sekunden ein deutscher Spieler zusprang, er wusste gar nicht, ob der Ball im Aus war oder nicht, da trabte Hamrin los, dribbelte an 2 Deutschen vorbei, ging am Torwächter auf engem Raum von der Außenlinie vorbei und schob den Ball ganz aus spitzem Winkel ins verlassene deutsche Tor. 3:1 führt Schwedens Nationalmannschaft gegen Deutschland im Ullevi-Stadion und hat damit das Endspiel der Fußballweltmeisterschaft erreicht. Es kommt also zum Finale Brasilien gegen Schweden, aber Angriff der deutschen Mannschaft, die nicht aufsteckt. Fritz Walter mit seinem verletzten Bein zieht eine Maßflanke in den schwedischen Strafraum hinein. Immer wieder die deutschen Spieler, die es versuchen, noch einmal, sie wollen es nicht wahrhaben. Helmut Rahn vom rechten Flügel hinübergesprungen zum linken, aber er kann die Steilvorlage von Cislachczyk nicht mehr bekommen. Brasilien-Schweden wird also das Endspiel heißen und Deutschland wird am Sonnabend im Kampf um den 3. Platz, dann allerdings wieder mit 11 Mann gegen Frankreich das Spiel um den 3. Platz bestreiten. So. Abschlag vom Schwedentor, vielleicht die letzte Phase in diesem Spiel. Szymaniak hat sich den Ball geholt zu Cislachczyk. Der Sodinger nimmt an, spielt weiter zu Rahn. Rahn steht in halblinker Verbindung, versucht ein Dribbling. 30 Meter vom Tor entfernt, gibt zu Eckel. Eckel bekommt den Querpass, verlängert zu Fritz Walter. Fritz Walter steht am rechten Strafraumeck, versucht ein steiles Durchspiel. Das ist etwas zu steil zu Seeler. Und so rutscht der Ball ins Aus. Es gibt einen Abschlag. Ich weiß nicht, ob der überhaupt noch ausgeführt werden kann. Schweden führt zum Jubel der 53.000 Zuschauer mit 3:1. Wir müssen sagen, verdient aufgrund des überlegenen Spiels. Aber wir dürfen auch sagen, er spielt mit 11 Schweden gegen 10 Deutsche. Abschlag vom Schwedentor ist ausgeführt. Schiedsrichter Scholl lässt also wegen Verletzung doch eine Minute nachspielen. Und da ist Börjesson am Ball, spielt zum linken Verteidiger, der in rechter Position steht. Seeler springt dazwischen, hat sich den Ball geholt, aber am nächsten Schweden bleibt er hängen. Doch hinter ihm steht Fritz Walter. Fritz Walter zu Rahn. Rahn im Strafraum der Schweden, nimmt den Ball an, könnte schießen, schießt auch am Tor vorbei. Das war noch einmal eine zwingende Chance. Und ein schwedischer Abwehrspieler, es war Gustafsson, hat den Fuß noch dazwischen bekommen, sonst wäre der Ball vielleicht doch noch ins lange Eck gesprungen. Es gibt in der allerletzten Spielphase noch einmal einen Eckball, den 3. wohl für Deutschland, der von links getreten wird. Hans Schäfer aus Köln, der Schütze des einzigen deutschen Tores, der deutschen Führung, nach etwa 23 Minuten. Tritt den Eckball auf kurzem Raum, schießt ihn hoch in den Strafraum hinein, Kopfball und Tor! Aber, nein, am Tor vorbei, Entschuldigung. Am Tor vorbei, aber es sah so aus und da ist das Spiel aus. Das Spiel ist aus. Selers Kopfball war die letzte Situation. Der Ball prallte vom Außennetz ab. Seler riss zwar die Arme hoch und das täuschte ein wenig, aber der Treffer gilt nicht. Und sofort springen die deutschen Spieler auf ihre schwedischen Kameraden zu, gratulieren ihnen zu diesem stolzen Erfolg, zur Erringung der Endspielteilnahme in der diesjährigen Fußball-Weltmeisterschaft. Und wer will es den Schweden verübeln? Auch den Zuschauern, dass sie sich freuen, dass bei dem Finale am kommenden Sonntag, dass bei diesem Finale gegen Brasilien die schwedische Mannschaft als Gegner ins Rosunda-Stadion in Stockholm, Solna, einziehen wird. Wir wenigen Deutschen sind aber mit unserer deutschen Elf durchaus zufrieden, mit der kleinen Einschränkung, dass der gut spielende Juskowiak leider nach einer Stunde Spielzeit beim Stand von 1:1, als Deutschland wirklich am Drücker war, dass Juskowiak zu diesem Zeitpunkt ein hässliches Foul beging, dass die deutsche Mannschaft damit dezimiert wurde und dass somit Schweden mit 11 Spielern gegen 10 Deutsche 2 Tore herausschießen konnte. Und dieses 19. Länderspiel gegen Deutschland mit 3:1 gewonnen hat. Vielen herzlichen Dank unserer deutschen Elf, die jetzt resigniert in den Kabinengängen verschwindet. Unseren herzlichen Glückwunsch den schwedischen Spielern, die hier auf die Haupttribünenseite zukommen, weil sie hier wohl gleich in einem Fernsehinterview vorgestellt werden sollen. Damit verabschieden wir uns von diesem erregenden Vorschlussrundenspiel aus Göteborg, aus dem Ullevi-Stadion. Und während ermattet, mitgenommen, Rudi Michel neben mir sitzt, er kann es noch nicht fassen, darf ich Ihnen im Namen der deutschen Schlachtenbummler sagen, es hat nicht sollen sein. Wir haben verloren, aufgrund des überlegenen Spiels der Schweden zu Recht. Das müssen wir bei aller sportlichen Einstellung noch einmal betonen. Aber Deutschland hat großartig gekämpft und hat seine Haut so teuer wie möglich verkauft. 1:3 unterliegt Deutschland durch diese Tore in den letzten 10 Minuten gegen Schweden. Damit verabschieden wir uns aus dem Ullevi-Stadion in Göteborg und schalten zurück zur Heimat in Deutschland.